Okay, also, hallo erstmal, das ist unser Podcast Rim Protection, wie der Name schon sagt, oder wie man sich vielleicht per Name schon denken kann, wollen wir über Basketball reden. Wir, das sind Ralf und Christoph, Basketballfans seit, naja, locker über 20 Jahren. Und der Grund, warum wir unseren Podcast starten oder damit anfangen wollen und den natürlich dann noch fortsetzen wollen, sollte er euch gefallen, ist, dass wir persönlich mit der Berichterstattung der NBA in Deutschland relativ unzufrieden sind. Ob das übers Box ist oder dergleichen mehr, es ist immer so quasi eine halbe Kopie von Bleacher Report, ohne sich wirklich mal eigene Gedanken darüber zu machen und vielleicht ein eigenes Urteil zu bilden. Und das wollen wir hier so ein bisschen nachempfinden, quasi, indem wir so eine Art Bitburger Stammtisch für Basketball machen zwischen uns beiden und einfach mal bestimmte Themen diskutieren wollen. Und Ralf wird euch jetzt sagen, was das Thema unseres ersten Podcasts ist. Genau, wir werden uns heute mal mit den ganzen Trainerentlassungen für dieses Jahr auseinandersetzen, weil ja doch dafür, dass wir jetzt gerade mal in der Hälfte der Saison sind, kurz vorm All-Star-Break, was jetzt dieses Wochenende ist, schon doch für NBA-Verhältnisse sehr viele Trainer diese Saison bzw. Sommer mit eingerechnet geflogen sind. Und in dem Fall haben wir ja, lässt sich das ja ganz relativ schnell zusammenfassen. Wir haben zum einen Kevin McHale gehabt, der nach nur 11 Spielen am Anfang der Saison gefeuert worden ist, obwohl er das Jahr zuvor über 50 Spiele gewonnen hat, mit den Houston Rockets und das Team in die Western Conference Finals gebracht hat. Wir haben zum anderen einen Jeff Hornacek in Phoenix, der trotz schwerer Verletzung und ich würde sagen Chemieproblemen im Team versucht hat, das Team weiterzuentwickeln, was ihm aber dort auch nicht gelungen ist. Und er war dann auch derjenige, der dann quasi dafür gehen musste. Dann haben wir Derek Fisher bei New York Knicks, der jetzt erst vor kurzem auch entlassen wurde. Gleichzeitig haben wir Lionel Hollins bei den Brooklyn Nets, der ebenfalls entlassen wurde, obwohl zumindest nach unserem Empfinden, ich glaube, jeder weiß, dass die Brooklyn Nets scheiße sind und damit kein Coach irgendetwas hätte ausrichten können. Wen haben wir noch? Wir hätten dann noch Bled, was vielleicht sogar mit einer der kontroversesten Sachen ist, der, obwohl er als Rebuild-Coach letzten Sommer gekommen war, bevor LeBron bei den Cavs wieder unterschrieben hat, dann auf einmal mit den Big Three zu tun hat, weil ja dann auch Kevin Love kam. Es gab zwar am Anfang Probleme durch Trades über die, ich sag's jetzt mal, Winterpause im Januar, hat man dann die Kurve gekriegt, wurde Zweiter, hat das Finale erreicht, hatte da aber auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Man hatte gegen die Warriors im Finale fast schon eine Rumpftruppe, trotzdem am Ende mit nur 2-4 verloren. Er hat diese Saison einige Verbesserungen gemacht, was wir danach auch in den Statistiken uns mal kurz anschauen werden, gerade was die Defense anbelangt. Und trotzdem musste er dann nach 30-10 ungefähr, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, die Koffer packen, vermutlich daran gelegen, dass er mit James nicht ganz klar kam und, was wir auch vermuten werden, der Blowout kurz vorher gegen die Warriors. Das ist mal richtig. Und das Ganze, warum wir das Ganze im Prinzip thematisieren wollen, liegt nicht nur daran, dass es jetzt ziemlicher Schub ist von Coaches, die auf einen Schlag entlassen wurden. Es liegt vor allen Dingen daran, wer Inside die NBA verfolgt, ich weiß, das wird vielen schwerfallen, weil die wenigstens werden einen NBA League Pass haben, der hundeteuer ist, aber illegalerweise findet man immer mal Mitschnitte davon. Da wurde das neulich erst wieder thematisiert, seit 2013, und auch darauf werden wir gleich zu Anfang mal eingehen, seit 2013 gibt es nur noch 6 Coaches in der gesamten NBA, die noch bei ihrem Verein sind. Das bedeutet, 26 Teams haben seit 2013, seit der Saison 2012-2013, ihre Coaches getauscht, was extrem ist, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt gleich am Anfang mal ein paar der extremeren Beispiele angucken, nicht nur ein oder zwei, sondern teilweise 3 oder 4 oder 5 Mal, was natürlich ein Trend ist, der einen ziemlich stutzig macht, weil am Ende muss man sagen, es kann ja nicht immer nur an den Coaches liegen. Ich weiß, das sagen wir auch gerne im Fußball, aber im Basketball ist es natürlich aufgrund der ganzen Struktur der Vereine natürlich noch viel deutlicher. Der Coach hat nichts zu sagen, wer gedraftet wird. Der Coach hat nichts darin zu sagen, wer getradet beziehungsweise wer nicht getradet wird. Es sei denn, er ist gleichzeitig GM. Gleichzeitig hat der Eigentümer einen massiven Einfluss, ob er vom Basketball ein gewisses Verständnis hat, wie ein Mark Cuban oder ein Steve Ballmer bei den Clippers bzw. bei den Mavericks, ist vollkommen unerheblich. Denn am Ende kommt es darauf an, ob er das Ganze seriös betrachtet und sagt, ich habe keine Ahnung vom Basketball, ich suche mir einen General Manager, der Ahnung vom Basketball hat und überlasse ihm die wichtigen Entscheidungen. Oder ob er sagt, das ist mein Spielzeug, ich habe Ahnung, ich bin der Held vom Erdbeerfeld und dementsprechend setze ich ein, wenn ich da für richtig halte. Und der GM ist quasi nicht eine eigenständige Person, sondern quasi mein verlängerter Arm. Und wenn mir gerade mal der Wind durch die falsche Magengrube geht, dann fliegt halt der Coach. Insofern, ja, schauen wir uns doch einfach mal kurz an, oder schauen wir doch einfach mal kurz durch, was für Teams in dem Bereich sind, die wir gerade genannt haben, die halt schon mehrfach ihren Coach getauscht haben. Wir haben da zum einen die New York Knicks, mit Mike Woodson in die 2013er Saison gegangen sind. Der durfte dann bis 2014 bleiben, trotz 58% Gewinnrekord. Danach kam Derek Fisher, der jetzt erst vor kurzem entlassen wurde, der dann natürlich nur noch 30% gewonnen hat. Wobei man sagen muss, die Knicks sind in einem klaren Rebuild. Insofern ist die Frage berechtigt, ob überhaupt mehr als 30%, mehr als 35% drin sind mit diesem Team, wie es momentan auf dem Platz steht. Zumal man sagen muss, die Knicks letztes Jahr waren furchtbar, absolut furchtbar. Die Knicks dieses Jahr zeigen, dass sie sich entwickelt haben, zeigen, dass das Team verstärkt wurde, sinnvoll verstärkt wurde, mit vielleicht nicht hochpreisigen Veteranen, aber dafür Leuten, die Basketball spielen können. Und die Frage ist, müsste man dem Coach dann nicht die Chance geben, das Team überhaupt erstmal länger zusammenzubehalten, damit sich dort eine Chemie bilden kann und auf die man dann später aufbauen kann. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Knicks mit der Triangle spielen, was laut Aussagen von allen, die Triangle gespielt haben, Kobe, Shaq, Michael, Scotty, eigentlich mit eines der am schwersten zu lernenden Systeme ist, gerade weil es auch da fordert, dass der Ball ständig in Bewegung ist und die beste Abschlussmöglichkeit sucht. Was sicherlich gerade für einen Carmelo Anthony, aber auch andere, eher schwierig umzusetzen sein wird. Und deswegen braucht das Ganze auch Zeit und Vertrauen in seine Mitspieler. Als nächstes gucken wir uns mal an, wie es bei den Detroit Pistons verlief. Morris Cheeks war von 2013 bis 2014 dort Trainer gewesen. Seine Siegquote lag in der Zeit bei 42%. Bedenkt man den Frontcourt, den sie damals schon mit Drummond und Monroe hatten, nicht gerade jetzt überzeugend, aber etwas, worauf man aufbauen konnte, hat aber den... Man muss natürlich aber auch eins sagen, um mal kurz reinzugehen, dass es nicht umsonst in der NBA heißt, dass die Ausbildung von Big Man immer das Schwierigste ist, weil Big Man 3, 4 oder gar 5 Jahre brauchen, um zu reifen, was man ja jetzt bei Drummond sieht. Aber genau. Jedenfalls musste man halt war man nicht zufrieden im Front Office gewesen, hat Cheeks dann 2014 entlassen. Kurz danach kam dann als Interimscoach John Lawyer, der ein paar Spieler hatte, dabei eine 25%ige Siegquote. Danach hat dann ein alter Bekannter in den NBA-Experten, sage ich jetzt mal, Stan Van Gundy 2014 übernommen. Der ist auch heute noch Coach. In der Zwischenzeit hat man ja Monroe zu den Milwaukee Bucks, die wir uns als nächstes anschauen, abgegeben. Und man hat jetzt unter dem Court, im Zentrum steht jetzt nur noch ein Andrew Drummond, der sich auch deutlich gesteigert hat seit dem Abgang. Trotzdem steht man momentan noch bei 39% Siegquote. Ich denke aber mal, da könnte man, wenn man sowohl Van Gundy als auch noch Zeit lässt und das Team vielleicht noch an 1, 2 Stellschrauben sinnvoll verstärkt, könnte man sagen, dass die Pistons darauf aufbauen können. Genau. Sehe ich ähnlich. Wie gesagt, gerade aus dem einfachen Grund, weil jemand wie Drummond einfach ein immenses Potenzial hat. Gleichzeitig haben wir einen Reggie Jackson in dem Team, der bei den Oklahoma City Thunder massiv unterbeschäftigt war, als Point Guard hinter Russell Westbrook, und gleichzeitig natürlich auch gar keine Möglichkeit hatte, als junger Spieler sich über die Maßen zu entwickeln. Gucken wir uns die Milwaukee Bucks an. Auch da gab es ja, das werden die meisten sicherlich wissen, denn Jason Kidd war ja noch nicht immer dort, gab es ja extreme Coaching-Changes. Wir haben also Jim Boylan gehabt, der von der im Prinzip nur 2013 die Chance gekriegt hat, obwohl er dort immerhin mit dem ziemlich unterklassig besetzten Milwaukee-Team, denn man darf ja mal nicht vergessen, die ganzen guten Leute oder die ganzen guten Entwicklungen haben ja nun erst in den letzten zwei Jahren stattgefunden, ob das Draften von Giannis Antetokounmpo war, das Draften von Jabari Parker, ob das die Entwicklung von Chris Middleton zu einem durchschnittlichen Small Forward, zu einem der besten 3-and-D-Player in der Liga war und so weiter und so fort. Jedenfalls Jim Boylan, immerhin 44% Siegquote, musste nach der Saison aufhören. Warum? Wir wissen wohl nur die Bucks am besten. Danach haben wir für anderthalb Jahre Larry Drew gehabt. Auch ein alter Bekannter für Leute, die sich ein bisschen mit der NBA beschäftigen. Er hat auch schon gefühlt jedes Team in der Liga trainiert. Hat natürlich auch nur eine 19% oder 18%ige Siegquote gehabt in seiner Tenure da. Insofern ist eine Entlassung oder ein Trainerwechsel da sogar in gewisser Hinsicht verständlich. Vor allen Dingen, wenn man sagt, wenn man sieht, wen man reingebracht hat, im Fall von Jason Kidd, der ein altes und unterperformendes Team wie Brooklyn in die Playoffs gebracht hat, aber von sich selber und generell gesagt hat, er persönlich möchte lieber in einem Small-Market-Team arbeiten und mit jungen Spielern arbeiten. Insofern ist das natürlich die optimale Gelegenheit gewesen, einen Trainer wie ihn reinzubringen. Die Frage ist natürlich, ob die ganzen Picks, die für ihn abgegeben wurden, es wert waren. Und da wir gerade bei Larry Drew waren, kommen wir jetzt zu den Hawks. Dort war nämlich Larry Drew tätig, bevor er zu Milwaukee kam, von 2010 bis 2013. Hatte in den drei Jahren eigentlich mit 55,7% Siegquote vernünftige Statistik hingelegt. Front Office hat es wieder mal nicht gereicht, deswegen kam dann Mike Budenholzer 2013 und hat dort nochmal einiges gerade spielerisch geändert, was man dann im letzten Jahr besonders bestaunen konnte, sage ich mal. Seine Mannschaft hat sehr mannschaftsdienlich gespielt. Sein Problem war aber, das hat man gerade im Finale dann gemerkt, es fehlte einfach der Go-To-Guy, derjenige, der in den wichtigen Spielen den Ball an sich reißt, das Spiel übernimmt. Wir kennen das Ende vom Lied kennen wir, ein Sweep gegen die Cavs im Conference-Finale. Aber ich denke mal, die Hawks werden an Budenholzer festhalten. Aktuell gibt es ja auch die Gerüchte, dass das Team verändert wird. Inwiefern das jetzt aber nur Gerüchte sind oder ob da wirklich was dran ist, ist momentan schwer zu sagen. Um nochmal kurz auf seine Siegquote zu kommen, seitdem er da ist, es liegt bei 59,8%. Und kann man sagen, kann man weiter dran arbeiten. Würde ich sagen. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Wie gesagt, der Wechsel ist nicht wirklich zu erklären in dem Fall. Wobei man sagen muss, in dem Fall ist ja alles zum Besten gekommen. Vor allen Dingen Mike Budenholzer, der vom Head Coaching Tree von Greg Popovich kommt. Wo man natürlich sagen muss, wenn man so einen kriegt und dann auch noch in dem Alter, sollte man wahrscheinlich zuschlagen. Und die Entwicklung zeigt ja, dass es in dem Moment richtig war. Es ist aber, wie gesagt, auch ein Zeichen, wenn man die Hawks jetzt hier mit reinnimmt, dass selbst die nettesten und liebsten Teams, wie eben die Hawks, die immer als sehr sympathisch bezeichnet werden, nicht davor gefeit sind, wie wir es jetzt hier gesehen haben, innerhalb der letzten zwei Jahre einen Coaching-Change hinzulegen. Die Cleveland Cavaliers, die wir uns jetzt dann gleich noch genauer anschauen, gleich als erster Punkt, haben da einen besonders netten Ride hinter sich auf dem Rollercoaster. Wir haben Mike Brown gehabt, ein alter Bekannter von LeBron James, denn wie wir alle wissen, hat LeBron James, obwohl er das natürlich immer bestreitet, aber wer würde das nicht, sehr dazu beigetragen, dass Mike Brown, trotz dass er die NBA Finals mit den Cleveland Cavaliers erreicht hat, nach diesen Finals seine Position als Head Coach der Cleveland Cavaliers räumen musste, weil er LeBron nicht genehm war. Auch das passierte wieder. LeBron kommt. Es gibt ja die Diskussion, ob Blatt geholt wurde, um das Team aufzubauen und keiner wusste, dass LeBron kommt oder ob LeBron da hat was durchblicken lassen und deswegen wurde Mike Brown überhaupt erstmal entlassen, denn es gibt keine wirkliche Begründung dafür, Mike Brown zu entlassen, der von 2013 bis 2014 mit einer im Prinzip kompletten Rookie-Truppe immerhin 40% Siege geholt hat und das Team hat deutliche Anzeichen gezeigt, dass es sich entwickelt. Ich meine, in seiner letzten Saison, bevor Blatt kam, waren sogar einige Experten der Meinung, dass die Cavaliers unter der Leadership von Kyrie Irving vielleicht sogar in die Playoffs kommen können mit diesem reinen Rookie-Team, was natürlich ein Riesenerfolg gewesen wäre. Wir haben dann Blatt gehabt von 2014 bis 2016. Siegquote beeindruckende fast 68%. Aber er musste gehen, natürlich nicht, weil LeBron das wollte. Aber darauf gehen wir später ein. LeBron ist natürlich vollkommen unschuldig. Und haben dafür jetzt Tyronn Lue, der in seinen 11 Spielen, die er bisher hat, eine 70%ige Siegquote hat und natürlich direkt mal einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Insofern Kudos und schauen wir mal weiter. Genau, deswegen schauen wir uns jetzt mal die Memphis Grizzlies kurz an. Da war es eigentlich relativ ruhig, wenn man sich das so anschaut. Lionel Hollins war von 2009 bis 2013 dabei. Siegquote in dieser Zeit waren 55,8%. Es war auch die Zeit, wo man überraschend für viele im Conference-Finale gegen die Spurs stand. Ich gehe mal davon aus, man hat ja sich mehr erwartet und hat deswegen dann Hollins entlassen und David Joerger geholt, der beachtliche 64% im Westen hingelegt hat mit den Grizzlies. Wenn man sich anschaut, die Franchise-History gerade noch unter Vancouver, beziehungsweise wo sie in Vancouver waren, vor knapp 18 Jahren, hat sich aus dem Team doch einiges geändert. Das berühmte Grind and Grit wurde das Merkmal für Memphis. Man war damit sehr lange erfolgreich. Jetzt aber ist natürlich das Problem, es haben immer die Picks gefehlt durch die hohen Plätze. Der Kader wird immer älter, weil man wird ja nicht jünger. Und gerade diese Saison muss man schauen, wohin der Weg führen soll mit Jörger und auch mit dem Team. Die elementaren Spieler sind meines Wissens nach alle so um die 30 bis 33. Denn Marc Gasol hat sich jetzt schwer verletzt. Fällt meines Erachtens nach vielleicht sogar bis zum Saisonende aus. Und da muss man natürlich jetzt sehen, mit oder ohne Jörger, wie soll es denn ab dem Sommer dann in Memphis weitergehen? Ja. Ja, ein weiteres relatives Extrembeispiel sind auch die Denver Nuggets. Falls jemand sich wundert, warum wir die Brooklyn Nets jetzt rausgelassen haben mit Lionel Hollins, mit Jason Kidd und so weiter und so fort. Erstens, weil sie scheiße sind. Und zweitens aus dem einfachen Grund, weil wir die Entlassung von Lionel Hollins nachher nochmal separat uns anschauen und vielleicht dann generell auch oder überhaupt generell dann noch ein paar Worte darüber verlieren, warum Brooklyn scheiße ist. Jedenfalls die Denver Nuggets. Wir haben da eine absolut unverständliche Entlassung gehabt 2013 mit George Karl, der 9 Jahre war bei den Denver Nuggets war. 62% Win-Quote hingelegt hat, die Nuggets jedes Mal in die Playoffs geführt hat in seiner Amtszeit und einer der winningsten, also der Coaches mit den meisten Wins und der höchsten Win-Percentage in der gesamten NBA ist, zusätzlich der Coach mit den meisten Spielen in der gesamten NBA. Insofern, warum man so einen Mann rausschmeißt oder was man sich erhofft, davon zu erreichen, ist für mich fraglich, denn wie gesagt, selbst in seiner letzten Saison hat er die Denver Nuggets in die Playoffs geführt. Das ist seitdem nicht mehr geglückt. Der nächste Coach war dann Brian Shaw, 2013 bis 2015. Eine Win-Quote von knapp unter 40%. Keine wirklich nennenswerte Entwicklung zu Karl, außer dass er weniger gewonnen hat und die Playoffs verpasst hat. Dann haben wir Anfang letzter Saison Melvin Hunt, der die Mannschaft geführt hat, eine Saison auch da, 43%. Und das war dann wahrscheinlich so der Punkt, an dem sich die Nuggets überlegt haben, ein Rebuild würde Sinn machen. Spieler wie Nikola Jokic und auch Emmanuel Mudiay und andere über Drafts, über Trades in die Mannschaft gebracht haben und jetzt momentan dabei sind, ihren Frontcourt ein bisschen aufzuräumen und dort ein bisschen Raum für die jungen Leute zu schaffen. Und momentan ist Michael Malone dort Trainer. Werden wir sehen, wie lange das hält. Denn so wie es bei Denver in den letzten Jahren zugegangen ist, muss man sagen, so richtig überzeugend ist das Ganze noch nicht. Und so ein richtiges Konzept, wer man sein will, hat man anscheinend auch noch nicht gefunden. Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die Ende der 90er noch zu den Großen im Westen gehörte, neben den Lakers und dann auch den Spurs, nämlich zu den Utah Jazz. Tyron Corbin war dort von 2011 bis 2014 Coach gewesen. Seine Bilanz war ja relativ in Ordnung, wenn man überlegt, 43,4% Siegquote im Westen mit einem Kader, wo man jetzt so sagt, da ist jetzt keiner über der Zeit, den man irgendwo im Gedächtnis behalten hat, und trotzdem musste er dann 2014 gehen. Es kam dann Quinn Snyder, der bis heute 46,3% seiner Spiele gewonnen hat. Hier, denke ich mal, ist die Tendenz, einfach ein Team aufzubauen über die Jahre. Man hat jetzt in den letzten Jahren gute Picks gehabt. Ich denke da gerade an Rudy Gobert. Man hat Hayward, Derek Favors. Man hat eine relativ junge Truppe. Und hier ist einfach das Credo, was im Basketball lange Zeit eigentlich da war. Mir persönlich zum Beispiel im Fußball halt immer fehlt, Ruhe und Geduld zur Entwicklung. Man kann natürlich jetzt nur hoffen, dass die Utah Jazz genau diesem Mantra jetzt folgen und ihrem Team weiterhin die Zeit lassen, sich zu entwickeln. Und wer weiß, in 3-4 Jahren hat man dann vielleicht auch wieder die Playoffs erreicht. Und dann kommen wir auch gleich weiter zu den Los Angeles Lakers, einer Mannschaft, die lange Zeit zu den Teams gehörte. Also immerhin die zweitmeisten Meisterschaften hinter den Celtics. Aber was da in den letzten Jahren los war, Mann. Man hatte von 2012 bis 2014 einen gewissen Mike D'Antoni. 43,5% Siegquote. Man war nicht mehr das, was man mal war. Die Mannschaft war überaltet. Kobe war die letzten Jahre dann auch noch schwer verletzt. Man hat da vielleicht auch die Chance verpasst, die Verletzungen auszunutzen und zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wir sollten vielleicht doch mal einen Rebuild machen. Man hat dann auch Paul Gasol weggegeben. Man hing sozusagen nur noch an dem fetten Vertrag von Kobe, der leider Gottes jeder möglichen Entwicklung, sei es auch besonders über Trades von Leuten, die vielleicht gesagt hätten, wir kommen zu euch, von jungen Stars, die gesagt haben, okay, bei der Truppe, wo wir jetzt sind, werden wir nie was erreichen. Ihr wollt mich, ich komme gerne, weil es ist immerhin sind immer noch die Lakers, es ist Hollywood, es ist einfach eine Franchise, wo jeder Spieler sagt, da will ich mal spielen. Einmal in Purple and Gold auflaufen, das ist mein Traum. Nur Kobes Vertrag war im Weg. Dementsprechend hat man dann Byron Scott 2014 geholt. Da braucht man eigentlich auch nicht viele Worte verlieren. 25,8% seiner Spiele gewonnen. Einen inhomogenen Kader vom Feinsten gehabt. Jetzt verfolgt er eine Taktik, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Man hat jetzt mit D'Angelo Russell einen talentierten Point Guard. Man hat daneben noch Jordan Clarkson. Man hat Randall. Und anstatt einfach zu sagen, okay, wir haken die Saison ab. Wir geben den Jungs einfach die Spielzeit jetzt, da sollen sie jetzt das ganze Fersengeld kassieren, sollen auf dem Platz einfach lernen, mit Niederlagen umzugehen, weil was hat man in L.A. momentan zu verlieren? Nämlich gar nichts. Man hat junge Spieler, man macht gerade eigentlich eher eine Showsaison nochmal für Kobe. Aus jedem Auswärtsspiel wird scheinbar mehr gemacht, medial, als aus dem Meisterschaftsgewinn der Dubs. Und na, mal sehen. Man wird höchstwahrscheinlich bei den oberen Picks nächste Saison wieder mitreden. Kobe ist weg, dadurch ist dann der Cap entlastet. Man hat die Erhöhung des Cap-Space. Und wer weiß, vielleicht kriegt man doch irgendeinen Spieler im Sommer ran in der Free Agency, der sagt, ja, ich will die Jungs anführen, der vielleicht auch von der Position her reinpasst. Da müsste man vielleicht auch schauen, den Roy Hibbert, was vielleicht eine gute Idee gewesen war, aber bei der guten Idee geblieben ist, vielleicht auch wieder loszuwerden. Es ist sehr, sehr schwierig. Also es tut mir auch im Herzen irgendwie um die Franchise weh, weil einfach von oben gesagt wird, wir machen keinen Rebuild, obwohl genau jetzt der Zeitpunkt wäre. Die andere Problematik mit dem Byron Scott ist ja auch, das wird ja auch, wenn ihr die ihr zuhört, unter anderem immer mal auf Bleacher Report aktiv seid und auf anderen Seiten, die sich da näher beschäftigen, wird ja auch oftmals Byron Scott Führungsmentalität in Frage gestellt, soll heißen, dass seine Art, eine Mannschaft zu führen und zu motivieren, archaisch ist, dass er Leute vor der Presse runterputzt, vor dem ganzen Team runterputzt, dass er einem D'Angelo Russell zum Beispiel, den Ralf ja gerade schon genannt hat als Paradebeispiel, regelmäßig im vierten Quarter rauszieht, nach dem Motto, du hast es nicht drauf, wenn wir hier halbwegs eine Chance haben, vielleicht mal ein Spiel zu gewinnen, dann nehme ich dich raus, statt zu sagen, Junge, du machst das jetzt, ich werfe dich jetzt ins kalte Wasser, ich will sehen, was du gemacht bist. Insofern, es stellt sich mir halt bei den Lakers die Frage, Mike D'Antoni hat ihn nicht gefallen, aufgrund seiner Howard-Offense. Princeton-Offense. Gut, schön, kann man sehen, wie man will. Byron Scott war nie dafür bekannt, in irgendeiner Art und Weise ein Team bzw. junge Spieler auszubilden. Egal, wo man hinguckt, Byron Scott hat fertige Teams übernommen, nie ausgebildet. Einer der Trainer, die ausbilden und bei die jetzt wieder einen Job gefunden haben, die vielleicht dann nicht dafür gedacht sind, um die Meisterschaft mit dem Team zu gewinnen, aber um die Spieler weiterzubringen, war Scott Skiles, der jetzt bei der Chicago wieder nach vorne gebracht hat, der Orlando jetzt wieder am Aufräumen ist und die Spieler dort nach vorne bringt. So einen Trainer hätte man sicherlich haben können und hätte sagen können, wir haben 3, 4 junge, talentierte Spieler, wir brauchen einen Trainer, der die Spieler entwickelt. Wir brauchen keinen Typen, der Purple und Gold blutet, wie Byron Scott, weil er mit Magic Johnson und James Worthy in 80er Jahren eine Meisterschaft gewonnen hat. Wir brauchen einen, der die Zukunft unserer Franchise auf sichere Beine stellt, und das gelingt nur mit jungen Spielern. In jedem Fall, der nächste Club ist auch ein bisschen ein Chaos-Club, und auch da haben wir wieder bekannte Namen. Wir haben die Sacramento Kings, die seit 2013 schon 4 Coaches verschlissen haben. Keith Smart von 2012 bis 2013 34%, Mike Malone von 2013 bis 2014 37%, dann Tyron Corbin, nachdem er bei Utah entlassen wurde, 25% von 2014 bis 2015, und seit dieser Saison George Karl, dem ja auch schon medial angekündigt wurde, dass man darüber nachdenkt, ihn zu entlassen. Shaq als Minority Owner bei Sacramento hat jetzt bei Inside the NBA diese Woche gesagt, das wird nicht passieren, er wird die Saison zu Ende spielen, da muss ich keine Sorgen machen. Die Frage ist aber natürlich, die wir ja auch schon am Anfang gestellt haben, wie behämmert und weltfremd muss man sein, dass man sich als GM oder Organisation hinstellt und seinem Coach sagt, wir denken darüber nach, dich zu entlassen. Wie motivierend denken die denn, dass sowas ist? Wenn ich nachts wach liege als Trainer und mir denke, meine Fresse, jetzt muss ich vielleicht schon wieder umziehen und ich kann nicht mal was dafür, weil der Kader, den ich habe, einfach momentan nicht mehr hergibt. Aber wie gesagt, die Thematik hatten wir ja schon bei einigen Teams, werden wir sicherlich auch bei Brooklyn nochmal sehen, die scheiße sind, um es nochmal zu wiederholen. Und dementsprechend, wie gesagt, sehen da natürlich die meisten, oder hört ihr da sicherlich meine Meinung zu der Thematik. Ich finde das absolut nicht motivierend. In dem Fall, meiner Ansicht nach, wenn man mit George Karl so unzufrieden ist, dann sollen wir ihn die Saison zu Ende bringen lassen, denn ob mit oder ohne ihn, die Chancen, dass dieses Team die Playoffs macht, sind verschwindend gering. Und danach sollte man sich vielleicht nach der Saison einfach mal hinsetzen mit Vlad Divac, der dort GM ist, und sagen, was wollen wir erreichen? Wollen wir das Team um DeMarcus Cousins neu aufbauen? Da müssen Leute wie Rondo und Rudy Gay abgegeben werden. Oder sagen wir, wir wollen einen Push machen. Dann muss man zusehen, dass man in der Free Agency ein paar Veteranen abholt, die einem eventuell genug Treibstoff geben, um in die Playoffs zu kommen. Jetzt kommen wir zu dem Team, wo ich sage, auch wieder sehr turbulent, auch sehr schwierig einzuschätzen, wo der Weg hinführen soll, nämlich den Phoenix Suns. Unter Gavin Gentry hatten sie von 2009 bis 2013 mit 55,6% eine ordentliche Siegquote. Haben auch die Playoffs bestimmt ein paar Mal erreicht. Wieder mal einer dieser Punkte, warum entlassen? Gerade in der NBA ist es ja immer so, im Vergleich vielleicht auch wieder mal zum Fußball, es gibt halt wirklich nur Sekt oder Selters. Entweder bist du Meister oder nicht. Es gibt halt keine Champions League, keine internationalen Qualifikationen. Ist ja auch alles schön und gut. Aber gerade deswegen sollte man sich halt wirklich fragen, wenn du einen Coach mit einer Siegquote über 50% hast, der dann auch mal, immer mal die Playoffs erreicht hat, warum werden die rausgeschmissen? Was erhofft man sich, was der nächste Coach eventuell besser macht? Und so wie es kam, wie es kam. Lindsay Hunter, es kam, wie es kam. Lindsay Hunter hat dann die Position 2013 als Chefcoach übernommen. Hatte sage und schreibe 29,3% seiner Spiele gewonnen. Schaut man sich aber an, wie lange er noch da war, war es wahrscheinlich eher eine Interimslösung, denn danach übernahm Jeff Hornacek für 3 Jahre, wurde er vor kurzem entlassen. Seine Siegquote waren 47,4%. Man muss aber auch hier bedenken, dass auch gerade vom Kader her scheinbar auch immer wieder Turbulenzen kamen. Man war oft interessiert, seine Spieler abzugeben. Vermutlich wollte das GM einen Rebuild, hat seine Spieler aber nicht losgekriegt, und trotz allem musste jetzt Hornacek seinen Hut geben, und seit kurzem ist Earl Watson der Coach in Phoenix. Ja, damit haben wir erstmal die Teams abgearbeitet, die quasi seit 2013 besonders aktiv waren. Wie gesagt, es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Teams. Wir haben uns jetzt bloß mal die Extrembeispiele rausgenommen, also entweder Teams, die unserer Meinung nach Leute entlassen haben, die eine Top-Quote hatten, wo also es keinen offensichtlichen Grund gab, die Manager zu entlassen, oder Teams, die besonders aktiv waren. Wie schon gesagt, 26 Teams waren aktiv und wir haben uns jetzt die rausgezogen, für die, bei denen wir der Meinung sind, dass es besonders extrem ist. Auffällig hier ist, dass wenn wir mal Cleveland und Memphis rausnehmen und Atlanta in dem Fall, wobei die halt im Prinzip das Glück hatten, dass eine gute Amtszeit von Larry Drew direkt von sehr guten Amtszeiten von Mike Budenholzer quasi fortgesetzt wurde. Aber die anderen Teams sind alle scheiße. Keines der Teams ist danach noch in die Playoffs gekommen. Keines der Teams hat so wirklich Fortschritte gemacht, in dem Sinne, dass man sagt, die standen kurz davor. Das waren, wenn sie kurz davor standen, waren es größtenteils Strohfeuer. Der erste Coach, den wir uns jetzt angucken wollen, weil es halt auch die erste Entlassung der Saison war und für viele aufgrund der Kürze der Zeit die unverständlichste, ist Kevin McHale bei den Houston Rockets, der von J.B. Bickerstaff ersetzt wurde. Und Ralf ist ein besonderer Freund von James Harden, so wie ich ein besonderer Freund der Brooklyn Nets bin. Deswegen möchte ich Ralf jetzt erstmal das Wort geben, dass er sich mal also richtig schön über James Harden und dessen Charakter auslassen kann. Und dann werden wir uns mal generell einfach mal nochmal die Daten ein bisschen anschauen und einfach mal ein bisschen darüber diskutieren, ob das Ganze überhaupt unserer Meinung nach Sinn gemacht hat. Genau. Also, gehen wir mal so ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Was war denn bei Houston in den letzten Jahren los? Man hatte zuerst auf den Linsanity-Trip aufgesprungen, der in New York ein paar gute Wochen, Monate hatte. Hat ihn sich geholt. Man war total begeistert, als ein gewisser James Harden in Oklahoma gesagt hat, wir waren zwar in den Finals, aber ich habe keinen Bock, Sixth Man zu bleiben. Also hat man diesen Strohhalm gegriffen, hat sich James Harden geholt. Ein paar Monate später oder beziehungsweise ein Jahr später kam dann auch noch ein gewisser Dwight Howard, der, nachdem er sich schon in Orlando gegen Ende scheiße benommen hat und sich auch bei den Lakers scheiße benommen hat, weil man kam ja hin, um Meister zu werden, man hatte noch einen Kobe, man hatte einen Steve Nash und kaum waren die beiden verletzt und die Meisterschaft so weit entfernt wie Los Angeles von Berlin, hat er also auch die Zelte abgebrochen, was nicht gerade für einen wirklichen Kampfgeist spricht und wahrscheinlich jeden etablierten ehemaligen Lakers Center dazu gebracht hat, erstmal zu Hause die halbe Wohnung auseinanderzunehmen. Jedenfalls hat man eigentlich über die letzten Jahre gute Kader gehabt. Man hatte auch einen Josh Smith eine Zeit lang, man hatte einen Chandler Parsons, man hat aber irgendwo nie am Ende richtig was draus machen können. Aber woran lag es denn so unter anderem? Wir hatten einen Dwight Howard, der immer wieder mit seinem Körper zu kämpfen hatte. Dadurch natürlich irgendwo psychisch unter dem Korb nicht mehr so rumhantierte, beziehungsweise seinen Körper einsetzte, seine Füße einsetzte, so wie man es vielleicht noch zu Orlando-Zeiten gedacht hat, so getreu dem Motto, oh, da kommt Shaq 2.0. Hat er ja auch mit seinem Superman-Image beim Dunk-Contest gezeigt. Jedenfalls, davon sieht man nichts mehr. Wir haben mit James Harden einen, der sich für den MVP schlecht hinhält. Wahrscheinlich sich zu Hause immer noch drüber freut, dass die Spieler ihn letzte Saison zum MVP der Spieler oder wie dieses sinnlose Ding genannt wird, ich sag's mal, drauf einen runterholt. Aber wo ist denn eigentlich das Hauptproblem, was ich mit Harden habe? Und das ist einfach seine Einstellung gegenüber dem Spiel in Bezug auf Defense, aber auch in Bezug irgendwo auf Offense. Also ich meine, wir kennen alle, ob das bei Shaq the Fool ist oder überhaupt, wenn man sich Recaps anguckt, der Junge hat von Defense, ich will nicht sagen so wenig Ahnung, aber hat in der Defense so eine Motivation, Defense zu spielen, wie Putin wahrscheinlich für Frieden zu sorgen. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich weiß auch nicht, warum McHale nie zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, Junge, wenn du dich in der Defense nicht mal zusammenreißt und wenigstens so tust, als würdest du eine Defense spielen, dann setze ich dich auf die Bank. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass da vielleicht auch Druck von den GMs kam. Das wollte ich gerade sagen. Ich kann dir sagen, woran das lag, dass Kevin McHale, und das ist eigentlich für mich das Krasseste, Kevin McHale, Leute, wer Kevin McHale nicht kennt, da sollte mal ganz schnell Wikipedia oder ein Geschichtsbuch aufmachen. Kevin McHale, Mitglied der 86er Celtics, die nach wie vor als das beste Team aller Zeiten gelten. Mit einem Frontcourt mit Robert Parrish, Larry Bird und Kevin McHale, Danny Ainge, Point Guard, auf der Bank noch ein Bill Walton und dergleichen mehr. Mehrfacher All-Star, dreifacher Meister, und der traut sich nicht, zu einem James Harden zu gehen und zu sagen, Junge, du bist der letzte Lampenleuchter, was Defense angeht. Beweg deinen Arsch oder ich bench dich. Warum? Ralf hat selber schon gesagt, und das ist, bin ich vollkommen der Meinung, warum macht das nicht? Weil GM und Ownership natürlich nicht wollen, dass The Bearded One irgendwie davon abgelenkt wird, die Schwester von Kim Kardashian zu bumsen und keine Defense zu spielen. Wir wollen den ja behalten. Und da schwillt mir einfach der Kamm. Aber Ralf will sicherlich noch sich weiter auskotzen. Jedenfalls war man ja eigentlich auf einem recht guten Weg gewesen. Man hat in der letzten Saison die Playoffs natürlich wieder erreicht. Man ist relativ gut durchgekommen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Clippers eine 3-1 weggegeben haben im Semifinals. Nee, da fehlen einfach einem bis heute noch die Worte. Wo die Rockets am Ende wirklich stehen, hat man dann im Conference-Finale gesehen gegen die Dubs. Man sieht es auch teilweise diese Saison. Es ist einfach, wie sagt man so schön, es fehlt das gewisse Etwas irgendwo. Man fehlt doch die Homogenität. Genau. Man hat jetzt auch mit Larsen einen einigermaßen vernünftigen Point Guard geholt. Das Charakterliche möchte ich jetzt einfach mal hier ausblenden, weil mir geht es einfach erstmal darum, auf dem Platz die Lücke zu schließen. Man hat ja dann noch einen Beverly, aber trotzdem, es funktioniert irgendwo nicht richtig. Was man auch daran sieht, dass jetzt immer mehr die Gerüchte hochkamen, dass man den Dwight Howard loswerden will, wo man sich dann halt irgendwo fragt, nach den ganzen Jahren, die er jetzt hinter sich hat, wer sollte ihn überhaupt noch nehmen wollen, weil es ist am Ende die Katze im Sack zu kaufen. Man hat dort einen Spieler, der einigermaßen was bringen kann, wenn es sein Körper mitmacht. Und das ist halt die Frage, macht sein Körper mit und geht dieses Risiko irgendeine Mannschaft nächstes Jahr ein mit, wenn man sich halt anschaut, dass der Capspace ansteigt, wer alles Free Agent werden könnte, was eventuell auch noch im Draft hochkommen kann. Also ich persönlich bezweifle es, besonders wenn man sich jetzt die Teams wie Boston oder meinetwegen auch Dallas, die jetzt so in meinem Umkreis, sage ich jetzt mal, im Internet so ins Gespräch gekommen waren. Man hat ihn auch Toronto angeboten und ich denke mal, Toronto wird maximal müde gelächelt haben, falls sie überhaupt die E-Mail oder das Telefonat bis zu Ende gehört haben. Vor lauter Lachen. Ja, es ist ganz schwierig. Und dann halt nach 11 Spielen einen McHale zu lassen bei 4-7, wenn man wie gesagt bedenkt, dass wenn ein Harden auf dem Platz steht, man eigentlich mit 4 gegen 5 verteidigt. Ich weiß es nicht, besonders halt nicht. Es ist ja nicht so gewesen, dass die letzten Jahre scheiße waren und jetzt auch scheiße, sondern es war die letzten Jahre von gut und jetzt war es mal kurz scheiße. Deswegen, also ich meine, ich würde dann nur noch 2-3 Worte zum Kader verlieren, weil das für mich einer der Gründe ist. Aber wenn ich mir jetzt angucke, 2014 hat Kevin McHale 54 Spiele mit größtenteils im selben Kader gewonnen, außerhalb Dwight Howard. Mit Dwight Howard in der darauffolgenden Saison muss man dann sagen, ist es ja noch besser geworden. 56 Siege, 26 Niederlagen nur noch. Und die Western Conference Finals. Wie man da hingekommen ist, ist ja am Ende erstmal Pumpe, aber man muss erstmal da hinkommen. Und dementsprechend dann zu sagen, nach 11 Spielen, 5 Monate später, oh, du bist ein ganz böser Mensch und du hast keine Ahnung, wie man trainiert, nachdem derselbe Trainer 110 Spiele in 2 Jahren gewonnen hat und ins Western Conference Final gekommen ist und zweimal in die Playoffs, das spottet meiner Ansicht nach echt jeder Beschreibung. Es ist einfach die absolute Krönung für mich. Ich meine, wer die Chance hatte, diese Woche Inside die NBA zu gucken, Kevin McHale selber hat da ein paar Worte dazu verloren. Ich weiß natürlich nicht, ob es wahr ist. Ich kann ihn hier nur zitieren. Er persönlich hat gesagt, ich habe der Ownerschaft bzw. den Ownern und dem GM gesagt, pass auf, Howard ist verletzt, da kann ich back-to-back trainieren, da kann ich back-to-back spielen. Da kann ich trainieren und spielen, da kann ich nach dem Spielen trainieren, da kann ich nach dem Trainieren spielen, da muss immer Pause dazwischen sein, weil der Körper zusammenbricht. Es gibt keine Möglichkeit, wie wir das hinkriegen mit ihm so schnell. James Harden war am Handgelenk verletzt zu Anfang der Summer League und durch die Summer League durch. Insofern er hat den Eignern gesagt, okay, pass auf, wir brauchen 6 bis 8 Wochen, bis wir auf unserem Niveau sind. Und genau das zeigt sich ja jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt, dass die Rockets jetzt besser spielen. Tun sie nicht. Die Rockets haben zwar unter JB Bickerstaff einen Rekord von 23-21, aber wenn ich einen Dwight Howard, einen James Harden, einen Ty Lawson, einen Trevor Ariza, einen Patrick Beverley und dergleichen mehr und dazu noch junge Backups wie einen Clint Capella und einen Terrence Jones auf der Bank habe, dann bin ich kein 500-Team. Absolut nicht. Dann bin ich ein Team, das über 50 Spiele gewinnen muss. Und davon sind die Rockets nach wie vor weit, weit entfernt. Vor allem, wenn man schaut, ja, 23-21, die sind jetzt aber auch schon wieder auf einer 2-Game-Losing-Streak. Ich persönlich muss ganz einfach sagen, da kann ich einen anderen Teilnehmer von Inside the NBA zitieren, Charles Barkley, aber auch Shaquille O'Neal, die beide gesagt haben, keiner in dem gesamten Rockets-Team sieht so aus, als ob die Spaß haben und Lust daran haben, mit James Harden auf dem Platz zu stehen. Das muss man ganz einfach mal klipp und klar so sagen. Keiner sieht danach aus. Und wer diese Saison schon ein Rockets-Spiel gesehen hat, der wird das bestätigen können. Denn ISO macht keinem Spaß. Und vor allen Dingen kein Point Guard, der es gewohnt ist, einen Ball in der Hand zu haben. Dazu kommt Dwight Howard, darüber haben sich auch Shaq und Charles und so gut wie alle, die ich kenne, lustig gemacht, ist kein Post-Up-Spieler. Dwight Howard ist ein Pick-and-Roll-Center. Ein Pick-and-Roll-Center lebt von Pick-and-Rolls. Wenn du aber kein Pick-and-Roll machst, weil die Hälfte deiner Spielzüge ISO-Spielzüge sind und die andere Hälfte Fast-Breaks, dann kann ein Pick-and-Roll-Center natürlich nicht dieselben Nummern bringen, wie zum Beispiel, als er in Los Angeles war, aber auch wie als er in Orlando war. Dwight Howard hat keine wirklichen Post-Moves. Dwight Howard hat keinen wirklichen Hookshot. Dwight Howard hat keinen wirklichen Fadeaway. Der ist am Korb, wenn er nicht straight zum Dunk gehen kann, relativ nutzlos. Wo er gut ist, ist nach wie vor unter Defense. Und da müsste man aber trotzdem mehr von ihm erwarten. Und wie Ralf schon gesagt hat, man müsste auch definitiv von James Harden Welten mehr erwarten. Denn man kann über Steph Curry sagen, was man will. Aber Steph Curry verteidigt. Und das nicht schlecht. Der hat nicht umsonst fast 2 Steals pro Spiel. Steph Curry ist überall dabei. Steph Curry holt Rebounds und dergleichen mehr. Ja, macht Harden auch. Aber dann vergleichen wir mal die Rebounds und dann wird man sehen, dass Steph Currys Quote von sogenannten Contested Rebounds, das heißt, wo er einen direkten Gegenspieler hat, wesentlich höher ist als die von James Harden. Insofern gibt es da für mich gar keine Diskussion. Das ist für mich genauso eine Schwachsinnsdiskussion gewesen wie, wer wird Defensive Player of the Year? Und da wird ständig die Andre Jordan vorgeschlagen. Das ist aber noch eine andere Thematik, die können wir mal ein andermal angehen. In jedem Fall, für mich hat die Entlassung einfach keinen Sinn gemacht, weil auch jetzt sehen die Rockets nicht aus, als ob die Spaß haben, daran Basketball zu spielen. Auch jetzt sehen die Rockets nicht aus, als ob die an irgendwas Spaß haben. Die kommen aufs Feld so nach dem Motto, naja, dann kriegen wir Monatsende wieder unseren Gehaltscheck. So sieht nicht Winning Basketball aus, so sieht auch kein Basketball aus, der Spaß macht den Spielern. Insofern für mich unverständlich, weil die Wurzel des Übels liegt meiner Ansicht nach in den im Kader selber, dass die beiden Spieler, die am meisten kassieren und die am meisten im Rampenlicht stehen und die das meiste Rampenlicht einfordern, keinerlei Führungsqualitäten haben. Weder Dwight Howard noch James Harden. Ball don't lie. Und das sieht man immer wieder. Aber das, wie gesagt, die Problematik ist, denke ich, einfach, auch hier möchte ich gerne Charles Barkley anbringen. Der wurde dafür belacht vor ein paar Jahren, als er gesagt hat, Analytics sind scheiße und sind größtenteils sinnlos, weil die Rockets machen keine Analytics. Die Rockets stellen sich immerhin Sachen, unser GM, die benutzen Analytics und bla bla bla und bla bla blub und stellen damit irgendwelche, es braucht keine Analytics, um zu sehen, dass James Harden ein übelster Scorer ist und Dwight Howard einer der dominantesten Center der NBA, wenn er denn fit ist. Dafür brauche ich keine Analytics, das sehe ich mit dem bloßen Auge. Ich brauche keine Analytics, um mir zu sagen, dass James Harden für einen Arsch ist, wenn es um Defense geht und dass Dwight Howard nur einen Bruchteil der Spiele in der Saison macht, die er eigentlich machen müsste, für das, was er kassiert, nämlich fast 24 Millionen im Jahr. Das sind für mich keine Sachen, wo ich Analytics dafür brauche. Und trotzdem stellt sich der GM hin und sagt, Analytics, Analytics, Analytics, und angeblich wäre Kevin McHale nicht modern genug gewesen und hätte nicht genug mit Analytics gemacht. Naja, dann möchte ich mal wissen, was Kevin McHale, wenn Kevin McHale nicht modern genug ist, wie er dann der Rockets letztes Jahr ins Western Conference Final und zu 56 Siegen gebracht hat. Mir geht's auf den Sack. Ich sage nicht, dass Kevin McHale ein guter Coach ist. Der hat auch in Minnesota schon in, teilweise fragwürdige Entscheidungen getroffen. Alles gut, alles richtig. Aber in der Situation muss ich sagen, dann gebe ich dem Coach wenigstens die Chance bis zum All-Star-Game und gucke mir den Kader an. Und wenn ich sehe, in dem Kader sind 2, 3, 4 Leistungsträger nicht hundertprozentig fit, nicht gesund, vielleicht gar nicht dabei, dann kann ich nicht, kann ich das nicht alles auf den Coach abwälzen. Und das sieht man ja jetzt. JB Bickerstaff hatte 44 Spiele Zeit und hat immer noch einen 500-Rekord und nicht, was weiß ich, 30 und 10. Das ist halt einfach auch irgendwo in meinen Augen ein Problem, was sich durch alle Teamsportarten zieht, die jetzt eine große mediale Aufmerksamkeit haben, weil jetzt zum Beispiel Handball oder so, kann ich jetzt schwer mitreden. Das Problem ist einfach immer, wenn es im Team nicht läuft, greift man irgendwo die einfachste Stelle an. Und das ist in jeder Sportart, man sieht es auch ganz oft im Fußball, es ist der Coach. Natürlich, der Coach stellt die Startaufstellung zusammen, der gibt die Taktik irgendwo vor. Nur, warum haue ich den Coach raus, wenn die elementaren Spieler meiner Mannschaft, die Leader auf dem Platz, einfach mal ihr Ding machen, beziehungsweise das nicht hundertprozentig umsetzen, sich nicht richtig reinhängen, einfach keine Motivation irgendwo hinbringen und immer dasselbe, der Coach ist weg, dann kommt der nächste Coach und bei dem wird es auch nicht viel besser, also geht der auch wieder weg. Und gerade aufgrund der Sachen da, dass ja mit den Trades ein bisschen schwieriger ist auf Transfer, als im Fußball mit dem Transfermarkt, finde ich, sollte man gerade im Basketball da mit ein bisschen mehr Ruhe und Geduld reingehen. Du kannst halt nicht den Spieler auf dem Transfermarkt setzen, irgendeiner legt 30 Millionen hin, bietet dem einen schönen Monatsgehalt an. Nee, du musst halt gucken, dass du jemanden findest, der den Cap decken kann, der den übernehmen will und der dir was bieten kann, was du auch willst. Deswegen ist Teamentwicklung in der NBA nicht so einfach, wie viele denken. Und ich habe es ja schon vorhin gesagt, der Trainer ist in 90% der Fälle, es sei denn, er ist in der Situation von beispielsweise Flip Saunders gewesen ist bei Minnesota und Doc Rivers bei den Clippers, hast du immer die Arschkarte. Du darfst beim Trade dabei sein, du darfst beim Draft dabei sein, darfst aber nicht entscheiden, wer gedraftet wird. Das obliegt dem General Manager. Das ist so im Baseball, das ist so im Football, das ist so im Eishockey. Das ist einfach so. Das heißt, du kannst dreimal sagen, ich würde lieber den oder den haben, wenn dein GM der Meinung ist, wie damals der GM von Cleveland, der Meinung war, Anthony Bennett ist die klare Nummer 1, jetzt sieht man, wo er ist. Oder wie der Eigentümer der Charlotte Hornets gemeint hat, Kwame Brown ist die klare Nummer 1. Wo der ist und war, sieht man auch in den letzten Jahren. Das sind so Entscheidungen, das muss doch der Trainer wissen. Genauso wie der Trainer entscheiden muss. Natürlich, wer am Ende wohin getradet wird, das soll dem General Manager obliegen. Aber dass der Coach hingehen kann, sagen kann, pass auf, der und der passen nicht in Kader, sieh zu, dass du die loskriegst, weil die versammelte Chemie oder der oder ich brauche auf der und der Position Verstärkung, auf der und der Position haben wir zu viel, sieh zu, dass du da 3, 4 Trades machst. Das ist für mich selbstverständlich. Ja, dass das so ablaufen müsste. Tut es aber leider nicht. Naja, gut, wie gesagt, ich glaube, wir haben uns über die Rockets genug ereifert und ich denke, wir haben unsere Meinung beide da klar gemacht. Persönlich sagen wir beide, McHale hätte länger Zeit kriegen müssen, wenn er am Ende entlassen worden wäre, weil es nicht besser geworden wäre. Okay, aber er hätte zumindest die Zeit kriegen müssen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt oder zum nächsten Trainer in dem Fall. Der, naja, eher fragwürdig entlassen wurde, ist in dem Fall David Blatt. David Blatt, für mich, da liegt viel im Argen. Ich meine, da könnte man sich sicherlich 3 Stunden darüber unterhalten. Das wollen wir jetzt nicht ganz so versuchen, aber wir wollen zumindest das Ganze versuchen von unserer Warte aus und was man so in Medien gehört, ein bisschen zu beleuchten. David Blatt, wie Ralf schon am Anfang mal gesagt hat, ist als Rebuilding-Coach geholt worden. Das war zumindest die Maßgabe, dass gesagt wurde, wir haben ein Team mit Dion Waiters, wir haben ein Team mit Anthony Bennett, wir haben ein Team mit Kyrie Irving, wir haben ein Team mit sehr vielen guten jungen Spielern oder potenziell guten jungen Spielern. Wir suchen einen Trainer, der aus einem Team von Spieler mit gutem Potenzial zumindest erstmal eine Einheit formen kann und die Spieler besser machen kann. Und jeder, der Eurobasketball kennt, ich nicht sonderlich, aber selbst ich kannte den Namen, kannte David Blatt, weiß, was er in Israel erreicht hat mit Teams, die international eigentlich vollkommen chancenlos waren, wenn man sich rein den Kader anguckt und was er auch natürlich mit dem russischen Nationalteam erreicht hat. Also da muss man ganz einfach sagen, das war in dem Moment die richtige Entscheidung. Was man allerdings nicht beachtet hat in Cleveland mal wieder, weil anscheinend geht es da wirklich drunter und drüber, ist, dass LeBron vielleicht sagen könnte, oh, ich will nun doch zurückkommen. Jeder wusste, dass LeBron eine Player-Clause hat, also aus seinem letzten Jahr bei Miami ausopten konnte. Und so die meisten haben geschätzt, dass das passieren könnte, nachdem man mal wieder ein Finale verloren hat. Und vielleicht LeBron gedacht hat, na gut, die Ära hier ist vorbei. Das heißt, dafür wurde gar nicht geplant. Es wurde weder der Agent angerufen, noch LeBron selber. Es wurde einfach gesagt, das wird schon nicht passieren. Aber statt dann zu sagen, okay, LeBron, du kannst gerne zurückkommen, aber hier ist die Situation. David Blatt ist der Trainer, das ist unsere erste Wahl. Den wollen wir definitiv haben. Wir haben die und die und die Rookies, die wollen wir entwickeln. Das ist das Team, mit dem du spielst. Wir fangen ja nicht auch schon welche Schnulli an, sondern wir wollen das Team, was wir haben, plus den First-Round-Pick, den wir haben mit Andrew Wiggins, oder wer auch immer da gedraftet worden wäre, es hätte ja nicht unbedingt Wiggins sein müssen, hätte ja auch Jabari Parker sein können oder ein anderer Spieler mit entsprechendem Potenzial. Die wollen wir behalten, die wollen wir ausbilden. Das soll die Mannschaft von mir aus 2018-19 sein, die uns hier eine Meisterschaft holt. Und wenn du wieder zurückkommen willst, kannst du uns vielleicht helfen, dass die Mannschaft schneller fertig wird. Und wenn nicht, dann nicht. Dann hast du halt einen Zonk. Dann bleibst du halt in Miami oder guckst woanders, wo du unterkommst. Nee, stattdessen wurde dann gesagt, na gut, LeBron kommt zurück. Wir geben, weil LeBron ja unbedingt eine Big Three will. Warum er das will, das könnt ihr euch, glaube ich, denken. Weil ganz ehrlich, wenn ich immer die Diskussion höre mit Greatest Player Ever und schlag mich dort alles. Ganz ehrlich, wenn ich Greatest Player Ever bin, dann brauche ich nicht noch zwei potenzielle Hall of Famers bei mir im Team. Dann schaffe ich das auch mit zwei, die vielleicht mal All-Star wären, aber sicherlich nie Hall of Famer wären. Aber gut, anderes Thema. In jedem Fall, und statt dann, und da LeBron unbedingt einen sogenannten Players-Coach wollte, als er ihn da selber mal gespielt hat, wurde dann der Runner-Up, also sozusagen die zweite Wahl, der nicht das Amt übernommen hat, nämlich Tyronn Lue, allen Ernstes als Assistant-Coach für David Blatt verpflichtet. Jetzt möchte ich nur mal fragen, oder überlegt euch mal, ihr arbeitet irgendwo und ihr überlegt euch, okay, ich schreibe eine Bewerbung, ihr werdet eingeladen, ihr werdet genommen und euer Sekretär stellt sich dann vielleicht fünf Monate später raus, hat sich auf denselben Job beworben, war im selben Bewerbungsgespräch wie ihr, war auf der Rangliste Nummer 2 und wurde dann gesagt, du bist aber so geil, dich wollen wir trotzdem haben, du wirst Sekretär, du verdienst aber dasselbe wie dein Chef. Denn genau so ist die Situation. Tyronn Lue hat genau dasselbe verdient wie David Blatt. Das war der bestbezahlte Assistant Coach in der gesamten NBA-Geschichte. Geschichte! Wie würdet ihr euch da fühlen? Insofern, das ist schon mal der erste Knacks im Ego, den du kriegst. Dann geht es weiter, dass du wie ein Rookie behandelt wirst. Du hast ewig in 3 Tage in Europa gecoacht, du hast dort massive Erfolge gefeiert und aufgrund der typischen amerikanischen Arroganz zählen die natürlich einen alten Arsch. Du bist ein Rookie, du bist quasi neuer als Kyrie Irving und so wirst du auch behandelt vom Großteil des Teams und vor allen Dingen von LeBron James. Das beste Beispiel ist, ihr könnt euch gerne mal angucken, es gibt einen herrlichen YouTube-Clip, wo David Blatt die russische Nationalmannschaft trainiert. Es ist gerade ein Timeout. Er macht eine Ansprache ans Team. Zwei seiner Spieler quatschen miteinander. Daraufhin pfeift Blatt die zusammen, wie das sonst wahrscheinlich nur Edi Geier hingekriegt hätte, und schmeißt sie von der Bank. Die kommen nicht mehr zurück ins Spiel, weil sie sich erdreistet haben zu reden, wenn der Coach geredet hat. Und dann guckt euch gerne mal die Playoffs letztes Jahr an und auch so jetzt Anfang der Saison die Timeouts von David Blatt und guckt euch an, wie LeBron sich dort permanent verhalten hat, wie sich aber auch ein Kyrie Irving, wenn er da war, oder auch ein Kevin Love verhalten hat, denn die gucken sich natürlich auch was davon ab, wie LeBron sich verhält. Aber guckt euch nur mal an, Das ist respektlos ohne Ende. Der Witz ist, Blatt hat nichts gemacht. Warum? Weil er genau wusste, dass ihm hier in diesem Verein bei den Cleveland Cavaliers die Rückendeckung fehlt. Er wusste ganz genau, er kann LeBron nicht disziplinieren, weil nichts Konsequenzen hat. Schmeißt er LeBron vom Training raus, ist LeBron 5 Minuten später wieder da, weil er einen Eigentümer angerufen hat. Schmeißt er setzt er LeBron auf die Bank, steht LeBron in der Startelf, weil er in der Startfünf, weil er sich einfach aufs Feld stellt. LeBron hat es gibt zig Beispiele, nicht nur letzte Saison gegen Chicago, wo Blatt einen Spielzug aufzeichnet, LeBron den wegwischt und sagt, gebt mir einfach die Pille, ich mach das, sondern auch direkt auf dem Feld, wo Blatt Anweisungen gibt und LeBron die offensichtlich vollkommen ignoriert und macht, was er denkt. So, insofern, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die Entlassung war insofern gerechtfertigt, dass die Teamchemie meiner Ansicht nach total für den Hintern war, aufgrund dieser Situation. Absolut für den Arsch. Auf der anderen Seite muss ich mich doch fragen, was ist denn das für eine Organisation, selbst vom Besten, die sich selbst vom Besten, wenn er es denn ist, Spieler der Welt, führen lässt und nicht selber sagt, so geht's nicht, Junge. Der hat uns letztes Jahr ins Final gebracht. Der hat, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, hinsichtlich der Statistiken, guckt euch die Spiele diese Saison an. Ein Drittel der Spiele unter Blatt hat Cleveland unter 80 Punkte zugelassen. Das ist Ligaspitze, was Defense angeht. Das ist Bombe. Noch ein Drittel unter 90 Punkte. Das heißt, die Defense dieser Mannschaft stand. Dass es offensiv teilweise nicht so gelaufen ist, weil Love nicht so involviert war. Das liegt aber nicht nur am Coach, das liegt auch daran, dass LeBron zum Beispiel auf dem Platz nicht macht, was er soll. Das liegt auch daran, dass die Taktik nicht danach ausgelegt ist, dass Love dort steht, wo er stehen soll. Love war eine Stretch 4. Und man sieht ganz klar, dass derselbe Fehler bei Chris Bosh in Miami gemacht wurde. Kaum ist LeBron weg, hat Chris Bosh wieder Nummern, die einem All-Star würdig sind. Geht wieder in den Post, macht dort Spin-Ups, Layups, Hookshots, Up and Under, Dreamshakes, ist jetzt im Dreier-Contest, weil er eben nicht immer Dreier wirft, sondern die Dreier, die offen sind und das, was seine Dreier sind. Dasselbe könnte bei Love sein, wenn er in einem Team wäre, das ihn tatsächlich nutzt. Man versucht es jetzt unter Tyronn Lue, aber im Prinzip muss man sagen, rein von Ergebnissen, meiner Ansicht nach, ist die Entlassung absolut nicht gerechtfertigt. Rein von den Ergebnissen. Es ist aber mit Sicherheit besser für Blatt und auch für die Cavs, weil das einfach keine Zusammenarbeit mehr war. Ich denke, Blatt hat genug Argumente geliefert, einen guten Job bei einem anderen Team zu kriegen. Vielleicht sogar bei den Lakers, um eine junge Mannschaft zu formen und zu führen. Tyronn Lue muss man jetzt mal sehen. Ob Arschlecken bei LeBron und die Nase hinten ausschieben bei LeBron und seinen Chef das Messer in den Rücken rammen, langfristig dazu führt, dass du Respekt in der Liga hast und dass du erfolgreich bist mit einem Team. Weil, wie es schon in einigen Artikeln, sowohl auf Bleacher Report als auch auf anderen Seiten stand, jetzt ist die Mannschaft in der Pflicht. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr mit der falsche Coach und ach, das passt alles nicht und ach, charakterlich und bla. Jetzt ist die Mannschaft in der Pflicht und besonders LeBron. Der kann dreimal sagen und die Eigner können dreimal sagen, der wurde nicht befragt. LeBron hat es meiner Ansicht nach jetzt über 2 Jahre klipp und klar gemacht, dass der sich nicht von Blatt trainieren lassen will. Und du hattest auch schon einen Punkt angesprochen, indirekt, wo ich sage, ja. Und zwar das Problem, was auch Blatt hatte, war einfach die Teamchemie. Es war einfach eben eine Mannschaft zusammengestellt worden, wo man sagt, die so zu führen ist schwierig. Also man hatte einen, wenn alle fit waren, einen Kyrie auf Point Guard, Love dann auf Power Forward. Center war am Anfang gedacht Varejao, aber naja gut, die Verletzungsgeschichte hat ihn dann Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hattest du, ich weiß jetzt gar nicht wer, vor Smith das halbe Jahr immer gestartet war, aber daran merkt man, dass derjenige nicht so relevant gewesen war. Hat aber zum Beispiel diese Lücke jetzt im Sommer mit Williams relativ gut gefüllt, der dann aber nach Carries Genesung wieder unter ferner Liefen läuft. Wo ich mir einfach auch denke, und das hat mich schon immer so ein bisschen gewurmt, warum Cleveland einfach nicht versucht, mit dem Kader, den sie jetzt haben, auf Smallball zu spielen. Man könnte eine super tolle Aufstellung haben mit Williams als wirklichen Point Guard, weil, sorry, Kyrie ist für mich kein Point Guard. Kyrie fällt für mich unter die Kategorien eines Allen Iverson, Anfang der 1000er, Ende der 90er. der scored, der 5 bis 6 Assists macht und nennt mich altmodisch, aber für mich heißt Point Guard, ich mache Minimum 8 Assists im Schnitt. Ich baue das Spiel auf und nicht, ich mache 25 Punkte und mache da mal noch 5, 6 Assists, weil gerade mal irgendwo einer frei steht oder weiß der Geier was. Und auf einem Small Forward würde ich persönlich einen Shumpert als eine Art 3&D oder überhaupt für die Verteidigung aufstellen, weil du hast ja mit Love, der dann für mich als Center spielen würde und LeBron als Power Forward, du hast ja 3 Offensivoptionen. Dazu machst du dann halt einen ordentlichen Verteidiger, beziehungsweise 2, weil Williams da auch nicht so verkehrt, und halt mit Williams einen vernünftigen Spielaufbauer. Nur da kommen wir halt wieder auf das Problem LeBron, weil LeBron würde wahrscheinlich ungern den Ball weggeben. Wenn er es nicht macht, kann man es eventuell vielleicht so lösen, wie es vor Ewigzeiten mal mit Johnson war, der in seinen, glaube ich, ersten Finals halt auch einen spielaufbauenden Power Forward gespielt hat. Ja, können sie meinetwegen machen, dann muss das dann aber auch klar so strukturiert sein. Dann ist halt Kyrie wirklich nur noch für Drives oder für freie Spot-Ups. Für Spot-Ups da. Mag ja sein, dass er momentan noch kein richtiger Spot-Up-Shooter ist, aber ich denke mal, die Veranlagung wäre da und haha, man kann sowas trainieren. Aber es fehlt einfach der Rest. Ich hatte mir jetzt mal die Statistik angeguckt von dem Sieg gegen die Lakers am Mittwoch, wo sie 120 Punkte gemacht haben. 24 Punkte von der Bank. Das muss man sich mal am Ende auf der Zunge zergehen lassen. Die Bank spielt vielleicht zusammen alle Mann 20, 25 Minuten pro Spiel, so, wenn man jetzt alle Spieler zusammennimmt, und die haben 24 Punkte gemacht. Das ist pro Minute ein Punkt von dem Bankspieler. Das ist ein Witz. Und wenn, was ich vielleicht auch vermute, der Blowout gegen die Dubs der Hauptgrund war, ja, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass die Cavaliers sich weiterhin irgendwo selber überschätzen gegenüber der Konkurrenz im Westen, weil man einfach an die Spurs und an die Warriors nicht rankommt. Aber warum kommt man nicht ran? Nicht, weil die jetzt 5 Superstars à la LeBron, Kyrie oder Love auf dem Platz haben, nein, weil die Teamchemie einfach mal sowas von super funktioniert, weil man einfach wirklich als Team spielt. Da ist es nun mal egal, wer jetzt den Wurf nimmt. Derjenige hat das Selbstvertrauen, den Wurf zu nehmen, derjenige macht ihn, beziehungsweise er kriegt die Rückendeckung von der Mannschaft, im nächsten Zug den Wurf wiederzunehmen. Und das ist einfach der elementare Unterschied irgendwo. Und das vermisse ich so ein bisschen bei den Cavs. Man hat gerade in Bezug auf die Defense in den Playoffs gezeigt, man kann auch anders, man kann richtig dreckige Defense spielen. Aber es war auch irgendwo eine Notlösung, wenn man sich anguckt, wie verletzt der Kader war. Aber schaut man sich wirklich mal jetzt die Spiele an gegen die großen Teams im Westen, war jetzt in den letzten Wochen, okay, es kam ein Sieg unter Lewis gegen die Spurs raus. Okay. Schaut man sich aber dann, wie gesagt, die anderen Spieler an, die er jetzt mit seiner 70%igen Siegquote gewonnen hat. Ja, das läuft unter ferner Liefen. Wir haben da mal jetzt so die Schedule off gehabt und da waren Teams dabei wie die Wolves, die Pistons, dann die Pelicans, die Suns, die Lakers, Kings. Man hat aber wiederum, und das darf man auch nicht vergessen, gegen die Hornets oder Celtics verloren. Okay, gegen die Celtics. Ein Buzzerbeater für 3 gegen Ende ist bitter, aber auf der anderen Seite, das darf nicht passieren, da musst du einfach aufpassen. Und gut, man hat auch noch ein Spiel gegen die Bulls verloren, okay, aber auch da wird er mit minus 13 und die Bulls sind momentan kadertechnisch auch nicht gerade so vor Kraft strotzen, dass da die Konkurrenz das Schlottern kriegt. Und irgendwo, ich glaube es auch weiterhin, die Cavs werden es dieses Jahr wieder nicht reißen. Ja, man wird auf Platz 1 wieder kommen. Man wird, wenn jetzt kein Wunder im Osten passiert, und da darf man zum Beispiel auch die Celtics nicht unterschätzen, weil die auch als Team funktionieren, in die Finals kommen, aber da wird gegen die Spurs oder die Dubs wieder Feierabend sein. Aber warum kommt man, das ist ja der Punkt, warum kommt man denn überhaupt auf Platz 1 und kommt man denn überhaupt ins Eastern Conference Final? Ja, momentan sehe ich die Eastern Conference natürlich ein bisschen anders als letztes Jahr hinsichtlich der Win-Loss-Quote. Also letztes Jahr zum selben Zeitpunkt hatten wir größtenteils Teams, die im Prinzip schon im Minusbereich waren, bis auf Platz 5 hoch. Dieses Jahr sieht das natürlich ein bisschen freundlicher aus, aber generell ist der Osten einfach schwach. Das ist einfach so. Das ist im Prinzip, wenn ich mir die Standings im Osten angucke, gibt es außer, na, wobei selbst die Celtics sind im Rebuild, außer Indiana, die sich nicht als im Rebuild ansehen, und die Cavs, hast du eigentlich im Osten nicht na gut, die Raptors noch, aber Und die Hawks. Aber wobei die Hawks diese Saison ja auch so zwischen die Stühle hängen, ein bisschen, was die Ergebnisse angeht. Aber rein vom Kader her würde man sagen, die Raptors und die Cavs und vielleicht noch Indiana sind die einzigen Teams nicht im Rebuild. Die Hawks sind so zwischen die Stühle, die überlegen sich gerade, ob sie quasi eine Hälfte des Kaders rausschmeißen sollen. Und der Rest der Teams, selbst die in die Playoffs kommen, sind größtenteils noch im Rebuild, stehen am Anfang, in der Mitte, aber da ist noch kein Team, wo du sagst, das ist jetzt im Contending-Modus, das ist jetzt im Modus nach dem Motto, ein Spieler in der Free Agency und wir sind ein Titelkandidat. Deswegen macht es das ja so einfach, dort so durchzumarschieren. Selbst Miami mit Bosch und Wade, muss man sagen, haben so ihre Probleme, wenn nicht Bosch und Wade beide auf dem Platz stehen, wenn Hassan Whiteside jedes zweite Spiel vom Platz fliegt wegen dem Scheiß, den er da abzieht, dann haben die so ihre Probleme. Und das macht das, und das ist halt so die Eastern Conference in dem Bereich, muss ich sagen. Das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch eine Sache, wo ich sage, das macht es natürlich für Cleveland einfacher, aber ich gebe da Ralf recht. Mir fehlt die Homogenität in der Truppe. Die Truppe ist nicht so gebaut, wie man sich das vorstellt. Und vielleicht sollte man, wie Ralf das gesagt hat, ich meine, ist ja egal, welche Position man unbedingt stellt, ob man nun ihn als Point Guard bezeichnet oder nicht. Aber der Punkt ist, wenn LeBron ein Point Forward machen will, quasi wie Magic Johnson ihn gemacht hat, dann soll er es Fulltime machen. Dann soll er Fulltime, bis er vielleicht 2-3 Mal soll er Fulltime den Spielvortrag machen. Dann soll er Fulltime die Sets ansagen. Dann soll er Fulltime das Team führen und nicht, wenn es ihm gerade mal einfällt. Dann soll er immer das Spiel machen. Ob aus dem Post raus, von der Linie, Halfcourt-Sets im Fastbreak, dann soll er das Spiel machen, komplett. Dann nimmt Kyrie raus und benutze ihn als das, was er am besten kann. Nämlich als einer, der einen relativ guten Drive hat und einer, der einen ziemlich guten Spot-Up-Shot hat und ein guter Dreierschütze ist und auch sein kann. Und dann hast du ein Problem schon mal weniger, nämlich sich da die Aufgaben irgendwo teilen und sich gegenseitig in gewisser Hinsicht im Weg stehen, weil beide quasi so richtig nie gelernt haben, ohne Ball zu spielen. Weil LeBron, sobald er gedraftet wurde von Cleveland, der Ball in der Hand gegeben wurde. Und dasselbe bei Kyrie. Hier macht mal. So, keiner von den beiden hat gelernt, wie zum Beispiel ein Steph Curry unter anderem unter Steve Kerr gelernt hat, auch mal ohne Ball zu spielen, Spot-Up-Shots zu nehmen, sich frei zu laufen, wie das auch ein Klay Thompson gelernt hat und so weiter und so fort. Und wie das vor allen Dingen auch ein Draymond Green gelernt hat, bevor man ihm den Ball in der Hand gegeben hat und gesagt hat, hier, du machst unseren zweiten bzw. dritten Spielmacher auf dem Feld, du initiierst unsere Halfcourt-Sets und du bist unser Spielmacher, wenn der Fastbreak läuft. So. Der hat vorher erstmal gelernt, auf den Pass zu warten und mal ohne Ball zu spielen, sich zu bewegen, sich anzubieten. Und das geht mir sowohl bei Kyrie als auch bei LeBron ab. Also meine Meinung ist, wie wir schon gesagt haben, Lou muss sich an vielen Fronten beweisen, dass er besser ist als das, was Bled mit dem Team machen konnte. Nämlich, es geht erstens darum, es geht als erstes darum, Love einzubinden ins Spiel. Und zwar so, dass er wieder auf seine Statistiken kommt. Vielleicht nicht wie früher 17 Rebounds und 24 Punkte, weil es gibt ja noch ein paar andere in dem Team, die ein paar Rebounds haben. Aber ein Spieler von seinem Kaliber und mit seinem Können und gerade auch mit seinen Post-Moves und mit seinem Kopf und seinem Gefühl dafür, Offensive Rebounds zu holen, muss trotzdem in so einem Team 20 Punkte wenigstens und 12 bis 14 Rebounds holen können. Das muss drinne sein. Gerade am Offensivboard müssen mindestens 7 Rebounds geholt werden von ihm. Und dazu musst du ihn aber in die Situation bringen. Er muss am Brett stehen. So wie es jetzt aber aussieht, in den Halfcourt-Sets steht Love. Jedes Mal, wenn ein Wurf hochgeht, steht Love draußen am Kreis. Ja, da kommst du natürlich schlecht an den Offensivrebound. Insofern, da die zweite Sache ist natürlich, ja, dass Lou generell erstmal eine Identität für Cleveland schaffen muss, eine spielerische. Was wollen sie spielen? Wie wollen sie spielen? Wie soll das aussehen? Wer trägt welche Verantwortung? Und das dritte ist natürlich dann ganz klar die Chemie zwischen sowohl Love als auch LeBron als auch Irving auf den Level zu heben, dass du nicht mehr das Gefühl hast, Love hat eine gute Nacht trotz Irving und trotz LeBron und Irving hat eine gute Nacht trotz Love und trotz LeBron, sondern dass sie eine gute Nacht haben, weil sie zusammenspielen. So wie es Eric Spoelstra bei den Miami Heat mit Bosch und mit Wade hingekriegt hat, dass die mit LeBron irgendwo eine Einheit gebildet haben. Jeder wusste, was er zu tun hatte, jeder wusste, was seine Aufgabe ist und keiner, außer Bosch, aber der hat es ja freiwillig in dem Fall gemacht, aber keiner musste so komplett von dem, was er gut kann, weggehen. Insofern, wie gesagt, das ist, denke ich mal, eine ziemlich hohe Latte, die Tyronn Lue sich da gelegt und angenommen hat. Und wir werden am Ende der Saison sehen, ob es was gebracht hat. Und ich denke mal, jetzt können wir mal auch zu einem anderen Thema gehen, was ja auch sehr interessant war, gerade das im Sommer zu beobachten, die Chicago Bulls. Und natürlich auch die Thunder, die ja beide, obwohl sie Winning Records hatten und relativ gut gespielt haben und auch langfristige Coaches hatten, jetzt beide im Sommer sowohl die Bulls Fred Hoiberg und die Oklahoma City Thunder Billy Donovan geholt haben, beides College Coaches, beides Coaches, die lange der Meinung waren oder die lange sich haben bitten lassen, in die Pros zu kommen und die jetzt beide natürlich in gewisser Hinsicht auch Teams gekriegt haben, die Potenzial haben und nicht im Rebuild sind. Also gerade bei den Bulls muss man ja sagen, da finde ich, hat man in den letzten Jahren so ein bisschen einen Punkt verpasst. Also ich meine, man hat sich lange versucht, an Rose festzuhalten, man hat auch lange an Noah festgehalten. Der Kader wurde ja irgendwo auch immer älter und Rose war immer wieder verletzt. Man hat aber aus diesen Miseren doch irgendwo immer wieder Erfolg rausholen können, indem man die Playoffs erreicht hat, aber das war es ja dann meistens auch. Rose wurde auch nie wieder so richtig der Alte, aber man hält halt trotzdem, und ich, wenn man es mitbekommt, auch weiterhin extrem an ihm fest, anstatt vielleicht, um Butler ein neues Team aufzubauen. An Noah festzuhalten ist jetzt vielleicht nicht gerade die schlechteste Sache, aber da muss man jetzt auch sehen, wie es da weitergeht. Ich denke einfach mal, Thibodeau ist geflogen, gegangen worden, einfach weil wahrscheinlich dem Front Office sein Spiel nicht gepasst hat. Das war halt eher ein bisschen defensiv, das war... Ein bisschen untertrieben, würde ich mal sagen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass so die Fans des Front Office, die erwarten halt wahrscheinlich wieder sowas wie in den 90ern irgendwo, so richtig geil nach vorne, hinten auch ordentliches, einen Titel nach dem anderen, man hechelt dieser Zeit irgendwo hinterher. Man hat es halt so ein bisschen hier noch nicht ganz so extrem, aber ich finde so ein bisschen wie die Lakers, so festhalten an unserem aktuellen Go-To-Guy, auch wenn die Altersunterschiede extrem sind, aber gerade wenn man auf die Verletzungen der letzten Jahre zurückgeht, könnte man schon eine Parallele irgendwo sehen. Man hat an einem alten Big Man weiterhin festgehalten, der witzigerweise jetzt auch bei den Bulls spielt. Aber ich denke, man hätte vielleicht auch hier irgendwo sagen sollen, gut, wir überlassen erstmal den anderen den Zug und so wie die Celtics jetzt schon seit einigen Jahren und wir bauen dahinter was auf, wir holen uns junge Leute ran. Es müssen ja nicht immer unbedingt Picks sein. Es kann ja auch einfach irgendjemand sein, den sie irgendwo gefunden haben. Aber gut, nicht jeder hat so eine gute Scouting-Abteilung wie Pop und die Spurs. Aber es gibt ja genug talentierte Spieler, die man einfach nur irgendwo nutzen muss. Wenn ich überlege, was bei manchen Teams für noch junge Spieler, die vielleicht in den letzten Jahren eher so irgendwo in den Top 20 Picks waren, rumspringen, wo man einfach so denkt, da ist doch bestimmt mehr zu holen. Und die Bulls, denke ich, werden jetzt erstmal auch unter dem neuen Trainer, der jetzt mit 27, 25 auch nicht gerade jetzt so prickelnden Rekord hat, aber die werden jetzt auch lange hinterherhecheln und ich bin mir ziemlich sicher, die werden auch wie die Lakers in eine Phase kommen, wo man umdenken muss und wenn da oben nicht umgedacht wird, wird es wie bei den Lakers am Ende enden. Man wird an den aktuellen Spielern festhalten, bis sie dann irgendwann mal sagen, hier Leute, ich hänge jetzt meine Sneakers an die Wand. Da wird man dann dastehen und richtig Probleme kriegen, weil wenn man sich, wie gesagt, immer mal die Free Agencies anguckt und auch was im Sommer dann alles passieren könnte, man wird dann richtig Probleme kriegen, einen Superstar Mitte 20, der sozusagen auf seiner Hochzeit ist, da noch zu kriegen, weil man sieht es ja momentan bei den Knicks und bei den Lakers, die Strahlkraft, die du als Franchise hast, die zählt nicht mehr. Für mich ist das das perfekte Beispiel in Greg Monroe. Wer weiß, ob er sich in den Arsch beißt jetzt aufgrund der Situation bei Milwaukee, dass es ja auch nicht ganz so prall läuft, dafür, dass man im Osten ist. Das ist, sei ja erstmal dahingestellt. Aber die Knicks haben gebuhlt, die Lakers haben gebuhlt, die Lakers haben aber vielleicht auch nicht richtig gebuhlt, weil sie denken immer noch, ey, wir sind die Lakers, wir brauchen bloß bei dir anrufen und sofort stehst du da mit einem selbstgeschriebenen Vertrag, der keine Ahnung, wie günstig ist. Nee, die haben mit einem gewedelt und versucht, was sie angeblich hatten, natürlich halt, wie gesagt, nicht mit vollem Eifer und vollem Enthusiasmus. Die Knicks, glaube ich, auch. Und wo ist am Ende gelandet? Bei Milwaukee. Und das ist so eine Tendenz, die wird man auch die nächsten Jahre weiterhin verfolgen, weil es zählt einfach nicht mehr, wow, ich bin eine Franchise mit Geschichte, wir sind die und die, wenn wir dich anrufen, hast du gefälligst bei uns zu unterschreiben. Nee, es geht wirklich jetzt danach, wer hat die besten Perspektiven für mich, wo sehe ich gute Chancen, und durch die Capspace-Anhebung, wie schon mehrfach angesprochen, werden auch nächstes Jahr die eher Small-Market-Teams ein bisschen mehr mitreden können, als vielleicht noch vor 3-4 Jahren, wenn Superstars oder halt talentierte Spieler in der Free Agency auf den Markt kommen. Ja gut, das können sie ja insofern schon jetzt, weil jeder denselben Capspace hat, dass die Thematik, warum der Lakers quasi im Prinzip unter ferner Liefen sind, wenn es darum geht, Free Agents sollen, hast du ja schon richtig gesagt, es geht um Perspektive. Warum die Perspektive aber im Mittelpunkt steht, ist schlicht und ergreifend, weil wir Max Contracts haben. Du kannst überall dasselbe verdienen, also am Ende kann es dir scheißegal sein. Das ist nicht mehr wie 96, 97, als Shaq gesagt hat, er hat die Schnauze voll in Orlando und Jerry West gesagt hat, ach Shaq, ich mag dich so, komm mal zu uns, kriegst 120 Millionen in 4 Jahren. Das ist heute schlicht und ergreifend nicht mehr drin. Das geht nicht mehr. Die Caps, die Max-Contracts haben nun mal ihren Value und den haben sie überall. Ob du den in Milwaukee hast, ob du den von mir aus bei den Grizzlies hast oder ob du den bei den Lakers hast, macht am Ende keinen Unterschied. Der einzige Unterschied für dich ist, wer trainiert dich? Und welche Chancen hast du, dich in dem Team quasi zu verwirklichen, im Sinne von den Ring zu gewinnen oder generell erfolgreich zu spielen? Und da sind natürlich die Knicks und die Lakers relativ weit hinten. Mal abgesehen davon, dass es Greg Monroe vielleicht auch nicht so prall fand bei den Lakers, dass sie sich erstmal quasi den Arsch voller Marcus Aldridge aufgerissen haben, obwohl so gut wie klar war, dass der am Lebtag nicht nach Los Angeles kommt. Aber das sind alles so Problematiken. Bei Chicago sehe ich allerdings die Problematik ein bisschen anders. Die erste ist, Thibodeau war absoluter Defensiv-Juggernaut. Da ging es nur Defensive. Die haben ja im Schnitt per 100 Possessions nicht mal 100 Punkte geschafft. Also die waren was die Offensive angeht, in der schlechtesten Mannschaften. Trotz Rose teilweise, aber ohne Rose. Und insofern ist der Switch zu Heuberg insofern für die sinnvoll gewesen, weil der im College für Offensiven trotzdem defensiv gut stehen, aber offensiven Basketball stand. Insofern war das für die irgendwo sicherlich eine sinnvolle Entwicklung oder ein sinnvoller Wechsel, weil Thibodeau ja nur schon 5-6 Jahre da war und keine Entwicklung im Offensivbereich zu sehen war. Dazu kommt, dass viele Thibodeau für die Verletzung von sowohl Rose als auch Noah, als auch von vielen anderen Spielern verantwortlich gemacht hat, weil Rose und auch Noah im Schnitt unter Thibodeau über 40 Minuten gespielt haben. Und viele da zu Recht sicherlich, denn es gibt ja nun mittlerweile schon Untersuchungen dazu, sagen, dass alles über 38 Minuten extrem die Verletzungswahrscheinlichkeit erhöht, vor allem bei der Schedule, die NBA hat. Insofern gab es da relativ viele Sachen. Das Problem da ist allerdings, dass Thibodeau trotzdem in der Mannschaft beliebt war und der Mannschaft trotz aller negativen Seiten, die diese Identität hatte, überhaupt eine Identität gegeben hat. Heuberg muss die jetzt erst finden. Die Bulls sind immer noch defensiv sehr stark. Offensiv läuft es aber noch nicht. Dazu kommt, dass der Frontcourt ziemlich verstopft ist. Du hast Noah, der jetzt ein paar Mal von der Bank gekommen ist, der aber überhaupt nicht damit zurechtkommt, von der Bank zu kommen. Also nicht charakterlich, sondern die Leistungen sind einfach abnormal schlecht, wenn er von der Bank kommt. Das ist ähnlich wie die Situation, die J.J. Hickson bei den Nuggets hatte. Starter, gute Nummern, aber nicht überragend, dann auf der Bank. Dann kommt er von der Bank runter und die Nummern gehen ins Bodenlose. Dazu hast du nur noch einen Paul Gasol, dann hast du noch einen Nikola Mirotic, dann hast du einen Bobby Portis, dann hast du einen Taj Gibson. Da siehst du, hast fünf Leute für maximal zwei Plätze. So, die Frage ist, wie balancierst du das? Nun wurde versucht, Mirotic auf Center spielen zu lassen, weil er mehr Offensiv-Output hat, was natürlich zu einer gewissen Defensivschwäche geführt hat, weil Noah für all seine Offensivschwächen defensiv einfach eine Mauer ist. Dann hast du Bobby Portis, pendelt sich so langsam ein zwischen Small Forward und Power Forward und zeigt gute Ansätze. Du hast den Doug McDermott, der die letzte Saison erst verletzt war und dann schlecht gespielt hat, der langsam reinkommt. Also es gibt einiges, Potenzial ist da, aber sie müssen halt jetzt sehen, dass sie mal ein paar sinnvolle Trades machen. Wie ich sehe es ähnlich wie Ralf, ich würde nicht mehr auf Rose setzen. Das Problem ist, Rose verdient so viel für die nächsten zwei Jahre, den wirst du so schnell nicht loswerden. Das ist, vielleicht wäre es sinnvoll zu gucken, ob man Taj Gibson behält und dafür einen Noah abgibt, vielleicht auch Taj Gibson abgibt, einen von beiden jedenfalls, und schaut, ob man dafür einen halbwegs brauchbaren Point Guard kriegt, der zumindest erstmal, sagen wir mal, übergangsweise das Team führen kann, bis man entweder was über Free Agency oder vielleicht über einen Trade realisieren kann, dass die diese Position verbessern könnte. Ich meine, das ist eine schwierige Angelegenheit, zum einen wegen dem Cap Space, zum anderen ist es eine schwierige Angelegenheit, weil jeder Spieler weiß, dass ein Vertrag bei seinem Verein verlängern sinnvoller ist, aufgrund der Bird-Regelung. Je mehr Bird-Years ich habe, desto höher kann mein Max-Contract ausfallen. Wenn ich aber in der Free Agency irgendwo hingehe, kann ich meine Bird-Years nicht mitnehmen. Weswegen Leute wie Anthony Davis und auch Damian Lillard mit Sicherheit, neben dem, dass sie sich dem Verein verbunden fühlen, aber mit Sicherheit ihre Verträge vorzeitig verlängert haben letzte Saison und eben nicht, wie erhofft für viele, diese Saison in die Free Agency gehen. Insofern, die Bulls stehen jetzt irgendwo am Scheideweg. Man muss dem Team eine neue Identität geben, man muss gucken, dass man dort irgendwo, dass man um Butler eine Mannschaft aufbaut, und dass man Rose los wird. Und dann muss man schauen, man muss schauen, was Højbjerg in der Lage ist zu leisten. Dasselbe gilt ja in effektiv für Billy Donovan. Billy Donovan hat bei den Oklahoma City Thunder hat ein Fenster von einem Jahr jetzt, um das Unmögliche möglich zu machen, nämlich aus dem Stand die NBA-Meisterschaft zu holen. Denn nach der Saison jetzt kann es schon vorbei sein, denn dann kann Kevin Durant schon potenziell bei den Golden State Warriors gelandet sein oder bei Washington oder wo auch immer. Denn vielleicht sagt sich Kevin Durant, Mensch, ich bin jetzt 28, ich muss zusehen, dass ich in eine Situation komme, wo ich einen Titel gewinnen kann, und vielleicht ist OKC nicht die Situation. Dasselbe gilt für Westbrook das Jahr darauf, nach der Saison 2017, in einer ähnlichen Situation, und Serge Ibaka dann nach der Saison 2018. Das heißt, in drei Jahren könnte von den Big Three von Oklahoma keiner mehr übrig sein. Das heißt, Billy Donovan muss jetzt den Finger ziehen, wobei ich halt persönlich auch da den Wechsel ein bisschen, also bei Chicago konnte ich noch eher verstehen. Scott Brooks hat letzte Saison ohne Kevin Durant immerhin die Oklahoma City Thunder im positiven Bereich gehalten, bis zum All-Star-Break 28-25, in der Saison davor 43-12 zum selben Zeitpunkt, zusätzlich in Western Conference Finals, und das, obwohl Russell Westbrook nur in der Hälfte der Spiele in etwa zur Verfügung stand. Billy Donovan steht jetzt bei 40-14, was erstmal gut klingt. Der Punkt des Wechsels war aber, was gesagt wurde, Brooks ist nicht in der Lage, dem Team offensiv Halfcourt-Sets und generell eine Offense mitzugeben, die auch fließt, ohne dass man, dass Russell Westbrook oder Kevin Durant permanent 1 gegen 1 ISO gehen oder Pick and Rolls mit irgendjemandem spielen. Das hat Scott Brooks bei allem Erfolg eben in vier Jahren nicht geschafft, dieses Team so aufzustellen, dass die eine wirklich offensive Identität haben. Das soll jetzt Billy Donovan verbessern, denn dafür war er auch im College ähnlich wie Fred Højbjerg bekannt. Das Problem hier ist, der Rekord ist gut. Ich persönlich, bei dem, was ich von Thunder diese Saison gesehen habe, bei allem Erfolg, aber auf dem Feld sehe ich eben nach wie vor noch keinen Gameplan, keinen Matchplan, wo ich sage, das ist es. Der ist es, der rockt, der fetzt, und du siehst jetzt, dass das fließt. Es fließt nicht. Und vielleicht liegt es ähnlich, wie Ralf das bei den Cavaliers angesprochen hat, vielleicht liegt es da auch ein bisschen an der Zusammensetzung des Kaders. Du hast mit Serge Ibaka einen unheimlich guten Defender, der theoretisch mit 6'11", 7 Fuß Center spielen könnte. Spielt Power Forward, bringt meiner Ansicht nach, der hat einen guten Dreier und alles, bringt aber zu wenig Offense mit 10 bis maximal 14 Punkten im Schnitt. Gleichzeitig hast du einen Enes Kanter, der Center spielt, der kann dir 20 Punkte im Schnitt bringen, der ist dafür aber defensiv im Prinzip nicht existent. Das ist der James Harden, der Center. Gegen den könnte selbst ich danken und ich wiege 140 Kilo und komme von 3 Stufen außer Atem, weil der so weich im Point ist wie Kendrick Perkins Bauch. Insofern ist das irgendwo schon wieder so ein Ungleichgewicht. Vorne hast du dann, du hast, wie gesagt, Westbrook und Durant. Westbrook hat seit der Saison, wo Durant raus war, also letzte Saison, so seinen Weg gemacht, dass man jetzt so den Eindruck hat, dass er tatsächlich ein Team führt und nach dem offenen Mann sucht. Dann hast du das Problem auf Shooting Guard. Du kannst dort entweder Deion Waiters hinstellen, der einen guten Wurf hat, der eine gute Defense hat, der aber keinen guten Wurf hat. Deion Waiters hat in seinem Leben noch keinen Wurf gesehen, den er nicht gemocht hat. Also selbst wenn du dem sagst, hier, Homeboy, stell dich mal hinters Brett und ich stell dir noch, weiß ich nicht, 50 Leute entgegen und dann stellen wir noch irgendeinen Mountain Troll aus Dungeons and Dragons dazwischen und du wirfst das Ding dann über den Mountain Troll und auf die andere Seite des Korts in den Korb, würde Deion Waiters sagen, klar, kein Ding, mache ich jeden Tag beim Training. Ist aber dafür defensiv eben gut. Gleichzeitig hast du Anthony Morrow, der ein Sharpshooter vom Feinsten ist, der aber defensiv James Harden aussehen lässt, als wäre James Harden Dennis Rodman. Wenn du die beiden zusammenschmeißen könntest, hättest du einen super Shooting Guard. Aber wenn du sie auseinander nimmst, hast du da auch wieder ein Problem. Entweder du hast dort Offensive Production oder und ein Loch in der Defense zu dem Loch, das du auf Center hast. Oder du hast dort Defense, aber dafür ein Loch in der Offense zu dem Loch, was du, und das muss man mal sagen, effektive Power Forward hast. Dazu hast du keinen brauchbaren Small Forward, wenn Durant mal, wenn sie Small Ball spielen, Durant Power Forward spielt. Also es ist alles ein bisschen fischig. Man müsste da ein bisschen umstellen. Ich sehe es da ähnlich wie Ralf. Ich denke, so ein Team ist prädestiniert für Small Ball. Du hättest mit Serge Ibaka einen, der nicht mal ein Small Ball Center wäre, mit fast 7 Fuß. Das wäre ein vernünftiges Center-Maß. Guter Dreierschütze, was super ist für einen Center, weil du dann immer mal den Gegner überraschen kannst mit Pick-and-Pop-Opportunities. Durant of Power Forward, warum nicht? Ist selber fast 7 Fuß groß. Ist vielleicht nicht der muskulöseste, aber das hat bisher auch nicht davon abgehalten, LeBron zu guarden. Insofern, warum nicht? Zusätzlich hätte er natürlich den Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den meisten anderen Power Forwards, gegen die er spielen würde. Und dann kannst du gucken, ob du dir da den Luxus erlaubst, dir einen Small Forward zu suchen, der vielleicht defensiv nicht so der prallste ist, aber der dafür dir ordentlich Punkte liefert und gleichzeitig dann aber eben, ähnlich wie das bei Cleveland mit Iman Shumpert machbar wäre, einen Lockdown-Defender auf Shooting Guard stellst oder andersrum. Ich meine, die optimale Möglichkeit in dem Fall wäre vielleicht zu gucken, ob man von den Hawks Kyle Korver loseisen kann, der ja dort in Trade-Gesprächen, also in Trade-Rumor-Mill ist und sagen kann, okay, Kyle Korver würde beides mitbringen und dann könntest du gucken, wenn du dir auf Shooting Guard hinstellst oder auf Small Forward. Also es gibt schon Möglichkeiten, den Kader irgendwie so zu gestalten, dass du generell erstmal eine Identität vom Kader hast, weil so wie es aussieht, das ist für mich immer nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil Ibaka gehört für mich einfach in den Post. Ja, der hat einen guten Dreierwurf, das ist aber auch einer der besten Blocker. Und da meine ich nicht Blocks wie DeAndre Jordan, die irgendwo hingehen, der Gegner kriegt sie wieder, sondern Blocks, die zum Possession-Wechsel führen. Der gehört für mich in Paint, der gehört für mich nicht draußen hin. Bloß wenn Kanter drinne steht, ist kein Platz mehr für Ibaka. Insofern muss Ibaka irgendwo raus. Mal abgesehen davon ist Ibaka relativ schnell, beweglich, sehr athletisch, könnte es mit den meisten Centern ohne Probleme aufnehmen. Der hätte nicht Probleme, solche Probleme wie Chris Bosh. Also ich denke, auch da muss Billy Donovan, genau wie Heuberg, wahrscheinlich dann im zweiten Jahr zeigen, dass da eine Entwicklung stattfindet. Auch hier kann ich einen Wechsel in gewisser Hinsicht verstehen, weil man sagt, okay, Scott Brooks hatte so und so viele Jahre daraus, eine Mannschaft aus einem Guss zu formen, aber hat es nicht gebacken gekriegt, trotz Erfolg. Es war halt immer Durant oder Westbrook und nicht die gesamte Mannschaft. Und dasselbe gilt für Thibodeau. Ja, wir waren ein Defensive Juggernaut vom Feinsten. Wir haben alles weggeboxt, alles weggeblockt, wir haben kaum Punkte zugelassen. Ja, wir haben dafür aber auch kaum Offensive Flow, wenn nicht mal einer Spaß an der Freude macht. Insofern, das sind so für mich so die beiden Sachen, die ich irgendwo verstehen kann, wo man aber ganz klar sagen muss, ob die beiden das besser machen, müssen sie jetzt erstmal noch beweisen. Na, bei OKC sehe ich einfach das Problem, man, wie du schon richtig sagst, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, man ruht sich, habe ich manchmal das Gefühl, immer noch so ein bisschen auf der erfolgreichen Saison 2012 aus, wo man dann die Finals auch erreicht hatte. Aber am Ende, das ist so diese Abhängigkeit von Durant oder Westbrook. Ich meine, die haben immer wieder gute Saisons hingelegt, aber wenn es dann mal ums Eingemachte ging, wenn es dann in den Playoffs mal richtig darum ging, was zu reißen, da fehlte mir auch irgendwo was. Das letzte Spiel, gut, was ich von denen gesehen habe, war letzte Saison gegen die Cavs. Und da waren beide fit, aber irgendwie trotzdem hast du nicht das Gefühl gehabt, dass da eines der gefährlichsten Offensivduos der Liga auf dem Platz steht. Da, ja, die haben gescored und alles. Und ja, Westbrook ist eine Triple-Double-Maschine vom Feinsten. Und auch Durant ist locker jedes Spiel für ein Double-Double da. Und auch mit Ibaka hat man klar, wie du schon sagst, auch defensiv was. Aber irgendwie, es fehlt so das gewisse Etwas, wie man immer so schön sagt. Und das ist auch manchmal schwierig zu begründen, weil wenn man das dann so die Recaps sieht oder wenn man die Zusammenfassungen liest oder wenn man mal ein Spiel live guckt, es gibt manchmal so diese Situation, also geht es mit den Thunder, du siehst das Spiel oder beziehungsweise den Recap und dir fehlt irgendwie da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist ein gefährlicher Contender und nicht, ja, das ist ein Contender fürs Conference-Finale maximal und das war's. Und genau das sind für mich die Thunder. Die sind Finals-Material für die Conference und das war's. Das ist so, da ist einfach dieses Problem halt im Westen momentan mit den Spurs und den Dubs und ich glaube, das wäre nicht anders, wenn es wie vor 2 Jahren erstmal nur die Spurs wären. Und ob die Thunder jemals, sobald dann die Spurs, was ich nicht glaube, irgendwann in so eine Phase des Rebuilds kommen, weil Pop ist so ein Genie, man sieht es mit Leonard, da ist schon wieder der Nächste seit Jahren bereit, sobald dann zum Beispiel ein Duncan weg ist. Man hat jetzt einen Aldridge rangeholt, der auch bestimmt nochmal 2-3 Jahre auf hohem Niveau mitspielen kann. Man wird auch Lösungen finden, wenn Ginobili, Parker und Co. in Rente gehen. Und solange das besteht und diese junge Truppe von den Warriors, die aufgrund dessen der guten Zusammenstellung ohne Probleme eine Chance haben, den Durant zu kriegen, der auch selber in dem Interview schon mal oder beziehungsweise aus internen Quellen man schon mal gehört hat, dass wenn er nach der Saison sagen sollte, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Oklahoma, ich brauche eine Luftveränderung, dass er gesagt haben soll, wenn, dann gehe ich zu den Warriors, weil warum sollte er auch zu den Wizards gehen, wenn ich zu den Warriors gehen kann? Und wie schon gesagt, das wird dann halt problematisch, wenn dieser Fall eintreten sollte. Und ich glaube persönlich, die Chancen, dass dieser Fall eintritt, sind höher, als dass er bleibt, weil warum? Sie werden dieses Jahr zu, ich sag's mal, 70% nicht Meister werden. Überraschungen sind immer gut. Und dann ist halt die Chance für ihn, zu einer Dynastie zu gehen und mit den Warriors weiterhin die nächsten Jahre zu dominieren oder sich halt mit den Spurs immer wieder in den Conference Finals und Duells zu liefern, wer dann ein paar Wochen später Meister wird, weil im Osten wird keine Konkurrenz so schnell da sein, die auf dem Niveau mithalten kann. Und von daher, ob es mit dem Trainerwechsel, okay, 40-14, super Statistik, kann man nicht meckern, besonders nicht im Westen. Aber ja, entscheidend sind die Playoffs, wenn man dann drin ist. Und nicht, ob ich jetzt auf Platz 1, Platz 2 oder Platz 3 in die Playoffs gekommen bin, sondern was produktiv am Ende steht. Und Ball don't lie. Ball don't lie, genau. Und das wird bei Oklahoma meines Erachtens nach vielleicht ein Conference-Finale sein. Und danach schwierig. Also dafür ist für mich einfach die Konkurrenz im Westen zu groß und auch die letzten Jahre lassen den Durant oder Westbrook wieder verletzt sein, dann wird es auch wieder schwierig, weil da einfach die Alternative fehlt, weil einer alleine kann es nicht reißen und wenn beide fit bleiben bis in die Playoffs, wird man dann halt sehen, gegen wen sie dann antreten. Und da wird es dann halt wieder schwierig, weil Playoffs ist was komplett anderes. Da könnte es auch passieren, dass wenn sie gegen Dallas antreten, die ich hoffe, dass die Playoffs erreichen werden, dass am Ende auch da schon Feierabend sein könnte. Oder auch gegen unsere geliebten Rockets oder wer könnte noch gerade alles weiterkommen? Memphis, aber das sieht immer unwahrscheinlicher aus, ja. Da Gasol verletzt ist und wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfällt. Du hast eventuell Portland, die in der hinteren Seeds reinkommen. Das heißt, die Chancen sind, dass die eventuell gegen Portland direkt spielen. Und da sehe ich eher die Chancen bei Portland, einfach weil die insgesamt geschlossener sind als Mannschaft. Also die Kings könnten eventuell reindrücken, was ich natürlich noch nicht sehe. Aber also es gibt alles Mögliche. Man geht ja davon aus, dass OKC um den zweiten Seed spielt, also wahrscheinlich eher den dritten, weil ich glaube nicht, dass die Spurs okay sie vorbeiziehen lassen. Das heißt, man würde dann gegen den fünften? Sechsten. Gegen den sechsten spielen. Und in dem Fall wäre das sicherlich ein Team wie, wenn sie es halten können, die Mavericks, ein Team wie, wenn sie hochkommen, Portland. The Rockets wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, ob die Playoffs machen, so wie sie spielen. Mal abgesehen davon, dass es ja, haben wir ja schon gesehen in den letzten Jahren, dass es so oder so schwierig ist, in den Westen in die Playoffs zu kommen, weil selbst mit positiven Rekorden wie das, wie Phoenix letzte Saison und so weiter, sind das immer unheimlich knappe Entscheidungen. Insofern würden wir sehen, was rauskommt. Aber wie gesagt, im Prinzip, persönlich sehe ich auch jetzt noch nicht, dass Heuberg und Donovan, dass sich diese Saison das zeigt. Ich persönlich denke, die lernen ihre Karte diese Saison kennen. Für Donovan ist natürlich ein bisschen wichtiger, jetzt was zu machen, weil, wie gesagt, das ist ein Argument, um Durant zu halten. Aber für Bede bin ich der Meinung, wird nächstes Jahr oder nächste Saison besser das entscheidende Jahr in der Karriere sein. Aus dem einfachen Grund, weil erst dann kannst du einschätzen, aufgrund von, dass der Trainer die Möglichkeit hat, Trades zu machen, einen Draft zu machen und so weiter. Erst dann wirst du einschätzen können, wie das Team oder wie erfolgreich die sind in dem Moment. Aus dem einfachen Grund, weil du erst dann wirklich die Handschrift des Trainers erkennen kannst, allein in der Kaderstrukturierung. Weil, wie wir es schon gesagt haben, sowohl Heuberg als auch Donovan spielen beide mit Kadern, die essentiell von ihren Vorgängern zusammengestellt wurden. So gut wie jeder Spieler darin war schon letztes Jahr da, außer halt die Draft-Picks. Insofern werden wir sehen, wie das ist. Zum Abschluss würde ich sagen, hatten wir ja gesagt, wollen wir nochmal erstmal, ich wollte dann nochmal erzählen, warum ich Brooklyn scheiße finde. aber wir wollen vor allen Dingen dann, wir wollen auch nochmal kurz Phoenix ansprechen. Das müssen wir nicht in so viel Detail machen, ganz einfach, weil es meiner Ansicht nach eine relativ einfache Situation ist, die persönlich ich nicht so prall finde. Deswegen würde ich jetzt mal einfach mit Phoenix anfangen. Hornacek hat dort gute Arbeit geleistet, hat auch schon bei vorigen Vereinen gute Arbeit geleistet. Bledsoe hat sich verletzt, Saisonende. Die GMs waren der Meinung, sie müssen Marcus Morris, den Zwillingsbruder von Markieff Morris, traden zu den Pistons, was Markieff natürlich überhaupt nicht geil fand. Und dementsprechend, obwohl er eine Stütze des Kaders war letzte Saison, diese Saison so überhaupt nicht motiviert ist. Und wenn er spielt, spielt er scheiße, wenn er überhaupt spielt. Denn im Drittel der Spiele saß er nicht mal auf der Bank, aus dem einfachen Grund, weil er weder im Training motiviert ist, noch in irgendwas sonst. Das heißt, du hast schon mal die Chemie versaut. Dazu kommt, wie gesagt, die Verletzung von Eric Bledsoe. Dann ein sinnlos teurer und langer Vertrag für einen 32-jährigen Tyson Chandler, bei dem man sagen muss, ja, wenn er so weitergespielt hätte wie in Dallas letztes Jahr, hätte man den vielleicht, aber auch nur vielleicht noch in irgendeiner Weise erklären können, beziehungsweise begründen können. Hat er aber nicht. Er spielt dort schlecht, einfach nur schlecht. Und der Vertrag geht noch 5 Jahre. Ich glaube, es sind 15 Millionen im Jahr. Die nimmt dir kein Mensch ab. Im Leben nicht. So, gleichzeitig nimmt er Zeit für Alex Len weg, der einer der talentierteren jungen Bigs in der Liga ist. Also da muss man ganz einfach sagen, das ist auch wieder, das war ein All-In-Push, um in die Playoffs zu kommen und dann vielleicht einen Run zu machen. Der ist so richtig auseinandergefallen durch die Auswahl von Bledsoe, durch die negative Chemie, die reingetragen wurde aufgrund des Trades, dadurch, dass Tyson Chandler nicht das Level erreicht, das erwartet wird oder das von ihm erwartet wurde, dadurch, dass das Team dadurch auch in gewisser Sicht jede Struktur verloren hat. Der einzige Lichtblick, den Phoenix neben Alex Len momentan hat, ist ein Devin Booker, der ja auch beim Three-Point-Shooting-Contest dabei ist, was ein sehr guter, junger Spieler ist, gerade frisch gedraftet, sehr athletisch, wird sich sicherlich noch massiv entwickeln, optimale Größe für einen Shooting Guard Small Forward. Aber ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, was die Phoenix Suns sich mit der Entlassung gedacht haben. Was haben sie denn erwartet, was Jeff Hornacek mit dem Rumpfkader ohne Bledsoe, mit einem nicht mehr wirklich vorhandenen Markieff Morris und mit einem zumindest leistungstechnisch nicht mehr vorhandenen Tyson Chandler dort reißen soll? Also das ist mir absolut unklar. Ich meine, in so einer Situation, Bledsoe verletzt, Chandler in Bust im Prinzip, aber du hast zwei, drei gute Junge, musst du dann ganz einfach die Saison abschreiben, musst sagen, okay, dann sehen wir jetzt zu, dass wir die Jungen, dass wir den Jungen Spielzeit geben, dass wir die entwickeln und dass, wenn Bledsoe nächste Saison da wieder da ist, wir vielleicht nicht mit Bledsoe und Knight starten, sondern wir vielleicht sogar Knight in der Offseason traden und versuchen, zwei, drei gute junge Leute für den zu kriegen. Und da was zu machen, also für mich das ist für mich eine der absolut unklarsten Entlassungen der Saison auf einem Level mit Kevin McHale, um ehrlich zu sein. Und die zweite unklarste Entlassung für mich ist Lionel Hollins, sind Lionel Hollins und Derek Fisher, oder die zweite und dritte in dem Fall, bei Brooklyn und New York. Lionel Hollins, ich sag's nochmal, Brooklyn ist scheiße. Brooklyn hat keinen Pick dieses Jahr. Das heißt, die spielen der goldene Ananas. Das heißt, nicht mal wenn die scheiße spielen, können die irgendwas gewinnen. Nächstes Jahr haben die keinen First-Round-Pick. Warum? Weil sie es alles auf eine Karte gesetzt haben, als sie Pierce und Garnett geholt haben. Was erwartet bitte der Eigentümer, was da passieren soll? Da kommen keine Jungen rein. Joe Johnson will weiter seinen 24 Millionen Vertrag aussitzen, den man ja auch nicht getradet kriegt, weil er hat so viel Capspace. Der einzig positive Junge, den sie hatten, Mason Plumlee, spielt jetzt bei Portland, weil man den auch getradet hat. Da schlagern mir persönlich die Ohren, was die erwarten, was da rauskommen soll. Mal abgesehen davon, dass Lionel Hollins einer der erfolgreichsten Coaches in der NBA ist und sicherlich keine Pfeife und Ahnung hat von dem, was er macht, aber was soll denn der bitte mit dem Kader erreichen? Der einzigen Lichtblicke, wenn sie fit sind Thaddeus Young und Brook Lopez. Und selbst die sind nicht unbedingt die billigsten. Also da ist nichts, da ist keine Jugend, da ist kein Trade-Material, weil die Spieler viel zu fette Verträge haben, als dass man allen Ernstes da was für kriegen könnte. Da sind keine Picks, da ist gar nichts. Und wer ist dafür verantwortlich? Der Eigentümer, der GMs gesagt hat, holt Garnett und Pierce, gebt alles, was er könnt. Holt den, gebt die Picks ab. Absolut hirnverbrannt. Und deswegen sind die Brooklyn Nets für mich scheiße. Einfach weil die eine schlechte Führung haben, eine richtig miese Führung und dann auch noch einen guten Coach. Ein Coach, der sich das antut, diese Gammeltruppe, diesen Haufen, der wird dann noch entlassen. So nach dem Motto, hier, du bist noch nicht masochistisch genug, wir schmeißen dich jetzt auch noch raus von dem Job, den du nur gemacht hast, weil du wahrscheinlich irgendwie gedacht hast, du kannst ja was erreichen. Ich meine, die Nets sind einfach meilenweit von dem weg, wo sie waren oder was sie noch halbwegs mal zusammengekriegt haben, als Jason Kidd dort Trainer war. Und bei New York muss ich sagen, ich habe persönlich da sehr viel Entwicklung gesehen. Ich weiß aber, das hatte ich schon am Anfang gesagt, auch Triangle schwierig zu lernen, schwierig zu integrieren. Es muss ein Platz für Porzingis gefunden werden. Es sind 5 neue Spieler am Anfang der Saison gekommen, die alle jetzt regelmäßig Spielzeit kriegen. Das sind ja nicht nur Robin Lopez und Derek Williams. Sind ja auch noch ein paar andere Spieler, die Minuten kriegen. Das ist einfach schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, New York sah Anfang der Saison aus, als ob sie die Playoffs machen. Charles Barkley hat ja auch gesagt, er denkt das. Ich dachte das auch, bin ich ganz ehrlich. Für mich sah das Team aus, so, die haben gut gespielt. Aber manchmal haut es nicht so hin. Langston Galloway ist noch nicht so lange dabei, dass ihm nicht immer mal noch Fehler passieren. Kristaps Porzingis ist in einem Rookie-Jahr. Und im Rookie-Jahr, sagt man nicht umsonst, treffen viele Rookies auf eine gewisse Wand aufgrund der Spielanzahl und der Spielhäufigkeit. Und Porzingis, wenn du einen Rookie hast, der dein zweitbester Scorer ist, und der hat halt immer mal Ausfälle aus dem einfachen Grund, weil er ein bisschen überfordert ist mit wie viel er spielt, wie alle Rookies, dann muss man ganz einfach sagen, dann muss man das einfach mal hinnehmen und weitermachen. Persönlich muss ich sagen, wüsste ich nicht, was ich jetzt verbessern kann. Ich meine, zumal für den Knicks, ich sehe auch nicht wirklich, man muss ja nicht komplett tanken, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich, warum man einen Coach feuern muss, weil man irgendwie mit Ach und Krach noch in die Playoffs rutschen will. Was ist denn dafür der Lohn? Dass man in der ersten Runde 4-0 auf die Fresse kriegt und rausfliegt. Da hast du aber was gekonnt. Dafür hast du aber 10 Plätze locker im Draft abgegeben, weil du dann irgendwo unter ferner Liefen auf Platz 18, 19, 20 mal deinen Pick hast. Anstelle vielleicht in den Top 10 sogar. Insofern kann ich alle drei nicht wirklich nachvollziehen. Ist mir alles ein bisschen schleierhaft, aber das ist ja, ich glaube, das ist ja das unterliegende Motiv, was wir ja bisher während des Podcasts hatten, dass irgendwie die alle der Meinung sind, dass der nächste Trainer ein Zauberer ist und wie Daniel Kübelböck in seinem berühmt-berüchtigten Filmwerk dann irgendwie alle verzaubert und dort plötzlich eine NBA-Meisterschaft kommt, wo vorher nur ein Haufen Scheiße war, um es jetzt mal bildlich zu sagen. Insofern, mir ist das schleierhaft. Ja, also meine abschließenden Worte, gerade bei Phoenix und Brooklyn habe ich so das Gefühl, das ist so, als würden die GMs vor den Augen des Trainers ein Loch schaufeln, dem dann auch, während sie das Loch schaufeln, sagen, hier, falls unser Plan schief geht, springst du bitte da rein. Und so kam es ja auch am Ende. Ich meine, Phoenix, wie schon richtig gesagt, den Kader sehr interessant, nett formuliert, zusammengestellt. Brooklyn, das war, weiß nicht, das war irgendwie wie beim Poker ein All-In, obwohl ich eigentlich gar keine Coins mehr habe. Das ist, ja, da fehlen mir die Worte einfach. Also gerade Brooklyn ist so, wie schon gesagt, wir schmeißen jetzt alles in den Pott, nicht um einen LeBron, einen Westbrook, einen Durant, einen Kyrie zu kriegen. Nee, um einen Pierce und einen Garnett zu kriegen, die 3, 4, 5 Jahre vorher nochmal bei den Celtics ihren zweiten Frühling hatten und sich eigentlich langsam dachten, okay, wir können jetzt mal so langsam anfangen, die Beine hochzulegen und eher als Mentoren zu arbeiten, wie es jetzt zum Beispiel Garnett in Minnesota mit voller Freude macht. Pierce, ja, spielt eine solide Rolle bei den Clippers, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob er da jetzt so sich das so vorgestellt hat, wie es jetzt kam. Aber am Ende, es ist so, wenn man eigentlich im Osten denkt, Philly ist so in Sachen Chaos, GMs, das Maß aller Dinge, da die irgendwie jedes Jahr einen Center traden, um dann wahrscheinlich in 5 Jahren die Philadelphia Centers auf den Platz zu schicken mit 5 Centern auf und dazu noch 8 Centern auf der Bank. Ich weiß es nicht, aber naja, die haben wenigstens noch ein paar Picks, mit denen sie was machen können, wenn mal irgendwie was Interessantes da wäre, wenn jetzt nicht gerade sich alle Center weiterhin so verletzen wie Embiid. Aber wie gesagt, das ist Brooklyn, das ist so, ja, sie sind da, aber am Ende haben keine Chance auf eine Meisterschaft, haben keine Chance auf einen Rebuild. Ja, sie haben Chancen, immer mal die Spieler andere Stadien zu sehen, andere Städte zu sehen, weil sie gerade vielleicht bei der anderen Mannschaft nur noch Reserve waren, die zu Hause auf dem Fernseher aus zugeguckt hat. Sie haben die Chance, mal immer mal in Brooklyn ihre Heimspiele zu haben. Das ist einfach der Wahnsinn, was da für ein Mist zusammengestellt wurde. Und Hut ab vor den Fans, die da immer noch dahinter stehen. Wobei gerne, falls hier deutsche Netzfans zuhören, auch vielleicht dann mal die Meinung dann zu lesen oder wie sie dazu stehen, warum sie überhaupt noch, böse gesagt, zu Brooklyn halten, außer außer, dass es halt der coole New Yorker Stadtteil Brooklyn ist, der ja immerhin wenigstens in New York beliebter ist als New Jersey, wo sie vorher waren. Aber das ist Sprachlosigkeit. Und bei New York, ja, wie schon angesprochen, man wollte die Triangle inszenieren. Ich finde, mit Derek Fisher hatte man einen ehemaligen Spieler, der die Triangle lange Jahre bei den Lakers mitgespielt hat. Ähnlich. Und eigentlich hatte ich in dem Bezug von Phil Jackson noch ein bisschen mehr Führungs-IQ erwartet, weil der Kader ist vernünftig, der ist gut, man hat talentierte Spieler dabei, man hat einen Carmelo Anthony. Ob jetzt die Vertragsverlängerung von der Zeit jetzt wirklich so sinnvoll war oder ob man zu dem Zeitpunkt, weil es ist ja nicht so, dass es bei New York jetzt schon erst seit dieser Saison so ein bisschen nach vielleicht sollte man Rebuild machen aussieht, sondern das zieht sich ja schon eine Weile. Also ich wüsste auch aus dem Kopf jetzt gar nicht, ob in der Ja, ne, du hast ja die Zeit gehabt mit Amari Stoudemire und Carmelo Anthony. Insofern, ich denke, die Knicks haben sich das vielleicht auch einfach anders vorgestellt. Die haben vielleicht wirklich gedacht, wir holen mit Amari Stoudemire einen guten Center, einen sehr guten Center Power Forward von Phoenix Suns, der, ja, bei dem sie wahrscheinlich übersehen haben, dass aufgrund des Run and Gun und 7 Seconds or Less Systems von Phoenix Suns Amari Stoudemire mit 28 schon Knie hatte wie ein 67-Jähriger und Carmelo Anthony vielleicht auch anders eingeschätzt haben. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Knicks haben gedacht, mit Carmelo Anthony haben sie quasi eine Discount-Version von LeBron gekriegt, während das ja einfach nicht der Fall ist. Carmelo Anthony ist ein reiner Shooter und Scorer. Und das hat er bei Denver schon gezeigt. Deswegen war Denver relativ happy, den dann irgendwann nochmal abzugeben, weil die einfach nach ein paar Jahren gemerkt haben, mit Anthony als Teamleader werden wir hier nichts reißen auf Dauer. Weil alles, was der macht, alles, was der kann, ist Score, Score, Score. Und der Rest der Mannschaft guckt zu. So ein bisschen James Harden-like. Insofern, ja, ich würde denken, wir haben jetzt hier für fast 2 Stunden unsere die Trainerentscheidung bzw. Trainerentlassung, Trainerneueinstellung und so weiter diese Saison mal bequatscht. Wie Ralf vorhin schon gesagt hat, es wäre schön, Feedback zu kriegen, nicht nur von Fans von bestimmten Teams, die vielleicht sagen, naja, mit eurer Einschätzung habt ihr euch da aber geirrt oder bla bla bla, weil solche Fragen können wir immer dann im nächsten Podcast auch aufnehmen und beantworten und darauf eingehen. Und wir würden auch generell gerne Feedback hören, wie es euch gefallen hat. Ich meine, audiotechnisch war es heute vielleicht nicht ganz so optimal für mich, weil ich Schnupfen habe und dazu noch ein bisschen eine Erkältung. Dementsprechend klinge ich halt vielleicht auch ein bisschen. Aber vielleicht könnt ihr das nachsehen. Wie gesagt, das war die erste Ausgabe sozusagen von Rim Protection. Rim Protection! von Ralf und mir. Und ich denke mal, wie gesagt, wir werden das nächste Mal, wenn wir zusammenkommen, werden wir uns mal so ein bisschen mit Trade-Möglichkeiten beschäftigen, werden uns mal angucken, wie bestimmte Teams sich vielleicht verändern könnten und verbessern könnten, nicht nur in der Off-Season schon, sondern auch jetzt. Wir werden vielleicht uns generell mal, wollten uns auch angucken, die All-Star-Nominierung angucken beispielsweise, weil ja nun dieses Wochenende All-Star-Game ist. Es würde dann natürlich ein bisschen später rauskommen und wäre dann nicht mehr ganz aktuell, aber das macht sich ansonsten auch immer ein bisschen schwierig, sonst müssten wir ja jeden Tag einen Podcast machen und ich glaube, das würden wir zeitlich eher nicht schaffen. Ja. Willst du noch abschließend was sagen, Ralf? Außer, dass wir uns über Feedback freuen und hoffen, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und vielleicht gerade die Brooklyn-Fans das wieder oft wiederholte Brooklyn ist scheiße nicht ganz so persönlich nehmen. Ich sag das jetzt nochmal, Brooklyn ist scheiße, ne? Wünsche ich euch noch viel Spaß beim All-Star-Game und ja, besonders beim All-Star-Game direkt da durchzuhalten. Ja. Und von daher hoffe ich einfach mal bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Ball don't lie. Genau, Ball don't lie. Ball don't lie!